alle erwarten, dass Sie Ihren Vertrag nicht verlängern. Könnte es morgen eine Überraschung dann geben von Ihrer Seite aus? Ist ein Tag danach. Nicht Frage für das, okay? Okay, frohes Weihnachten. Ja, ciao. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und nun muss man diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Wollen wir mal drüber reden? Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der pfeift doch der keiner, aber der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Machst du einen Countdown mit Intro oder machst du das Nein, extra? Lass einfach los jetzt hier, es läuft schon. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu 4Ecken 2Elfer, eurer energischen Sonntagmorgen, Mittag oder Abendshow. Ich bin der Chris, bei mir Potschow mit neuem PC, Headset und neuem Penis. Hallo. Füllungen für Papers. Hallo. Ja, das hallo. Schön, guten Tag. Nee, ist richtig. Ist alles richtig, was du gesagt hast. Und ich kann mich nicht beschweren. Alles geht so schnell jetzt. Also selbst die Papers sind schneller gerollt. Hallo. Selbst die Papers sind schneller gerollt. Das freut uns. Und jetzt schalten wir direkt rüber nach Stuttgart, wo der Mann mit seinem neuen Mikrofon sitzt, mit der alten Katze. Ricky, wie geht es dir nach diesem 3:1 Übersieg gegen den VfB Wolfsburg? Jürgen Kramny. Jürgen Kramny. Jürgen Kramny. Ich hab's immer gesagt. Jürgen Kramny. Der beste Mann. Toni Sunic und dieser Niedermeier sind einfach das Beste, was es in der Innenverteidigung in der Bundesliga gibt. Diese Absolut. Mannschaft wird 2016 für Furore sorgen. Absolut. Hallo, liebe Fußballfreunde. Willkommen bei dieser Fußballdebatte. Ich grüße aus dem sonnigen Stuttgart. 16 Grad Sonnenschein. 21.12. Das sind Dinge, die passen normalerweise nicht zusammen. Fast so wenig wie der VfB und der Nicht-Abstiegsplatz. Aber was soll ich euch sagen? An diesem 4. Advent ist all das eingetreten. Hallo. Absolut. Machen wir jetzt alles einen richtig, auf was du gerade gesagt Professionalität. Hast. Nur ein kleines Fehlerchen ist dir da unterlaufen. Wir haben natürlich nicht den 21.12., sondern erst den 20.12. Frage an euch beide. Das kommt natürlich drauf an, wie man es sieht, Chris. Und das ist absolut richtig. Frage an euch beide, wie sieht's an der Weihnachtsgeschenke-Front aus? Pacho! Motherfucker! Also, ich trinke hier einen Laubheimer Kronenpilz, das habe ich geschenkt bekommen. Und ich kann euch sagen, so ein Laubheimer Kronenpilz, das unter dem Werbeslogan gut, regional, schwäbisch läuft, schmeckt richtig geil. Also, so, Pacho, jetzt mal die Antwort auf meine... Ja, ich muss erstmal fragen, habe ich irgendwie den Kurs verpasst, als ihr beiden irgendwie auf der Raupenansager-Convention wart oder so? Ich meine, ich kann auch anfangen, so zu reden, einfach Aggressionen zeigen, zu sagen, dass man der Mensch ist, der es hat und dass ich noch keine Weihnachtsgeschenke habe. Aber wisst ihr was? So what? Mir ist auch keiner wichtig. Zack, zack, zack, zack, zack. Pacho, das ist überhaupt nicht aggressiv, was wir hier machen. Das ist professionell, das ist kulturelle höchst Kondition, die wir an den Tag legen. Und Potschow und Wicke, ich kann euch beiden sagen, Weihnachtsgeschenke 2015, check, heute alles bestellt, alles unter Dach und Fach gebracht. Ricky? Potschow, dass bei dir natürlich irgendwie Trübsal angesagt ist, das kann ich natürlich nachvollziehen. Nach Warum? Katze den letzten Wochen der Realität. Nein, Moment. Nein, lass mich mal bitte ausformulieren, Potschow, das ist hier sehr wichtig, hat man wieder gemerkt, dass Gladbach wie eine Seifenblase immer größer geworden ist. Und wirklich, es war einfach irgendwann klar, dass diese Seifenblase platzen muss. Gladbach und mit ihr ist die, Olaf Schubert. Gladbach ist die fußballgewordene Immobilienblase der Bundesliga. Nein, ihr müsst das alles zuerst mal anders sehen. Nicht. Immer anders sehen. Warte. Du musst das erst mal anders sehen. Die Jungs sind müde. Na. Ja, und wir haben viel gemacht und so weiter. Und wenn wir heute Abend gewinnen, dann ist es einfach auch so, dass wir Vierter werden. Mhm. Und dann stehe ich mir doch lieber auf dem 4. Platz als auf dem 18. wie nach dem 5. Spieltag. Also alles in Ordnung für mich. Auch die letzten Niederlagen haben natürlich im Pokal besonders, die hat wehgetan, weil ich hätte gerne weiter Pokal gespielt. Champions League war auch nett, 2 Tore da zu schießen. Und in der Liga, heute machen wir es wieder gut mit einem 5:1 gegen Darmstadt und alles ist easy. 5:1 gegen Darmstadt? Nein, Quatsch, das war jetzt einfach nur 6:1. 5:0 meinst du? Ja, nee, also ich habe ja bei Kicktipp habe ich 2:1 getippt, von daher bin ich nicht so optimistisch. Also jetzt für alle Kicktipper bei uns in der Gruppe, in der Kicktipp-Gruppe, alle noch mal das Ergebnis wechseln. Ja, ich glaube, das Thema Kicktipp ist bei Ricky im Moment nicht so das Beste. Da kommen wir am Ende zu. Wir haben heute sehr viel auf der Agenda. Pickepackevolle Sendung. Pickepackevoll. Wir haben auf Twitter ja unser tolles Voting gestartet. Bester Toni Trainer. Toni Sunic. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als Alex Zorniger noch Trainer beim VfB Stuttgart war, hat der Einzige, der wirklich immer gesagt hat, dass der, wie heißt der Trainer jetzt? Hans-Peter Georg. Kramny. Niedermann. Der Kramny, dass der Kramny ans Ruder muss. Und ich kann mich absolut noch daran erinnern, dass das jetzt die absolut richtige Kannst du dich noch an die WhatsApp-Bilder erinnern von Ricky und Jürgen Kramny zusammen im ortsansässigen Massageclub? Und da jetzt ist der Trainer da. Ja. Ja. Wir wollen heute mal die Top 16 Spieler der Bundesliga rausarbeiten. Mal gucken, wie viele Plätze wir noch über haben, nachdem alle Top-Stuttgart-Spieler da die Plätze wahrscheinlich wegnehmen werden. Dann natürlich das heutige Power-Thema. Das Thema, was die Fußballwelt erschüttern lassen hat. Pepi Ravioli. Bei uns in den Bayern-Kreisen verarscht man den Typ natürlich nur noch, weil es gibt nichts Positives mehr an dem Typen. Es waren verschenkte 3 Jahre. Der Fußball hat sich definitiv zurückentwickelt unter diesen... Was denn? Es waren verschenkte 3 Jahre, der Fußball hat sich qualitativ zurückentwickelt. Wir haben das Triple geholt, danach nur noch das Double, dann nur noch Meister. Ja, wir sind ja, fußballerisch liegt dieser Verein ja völlig brach. Das gibt's doch gar nicht. Das Beste, was uns hätte passieren können, ist, dass dieser Trainer den Verein verlässt. Und jetzt heißt es natürlich nur noch Carletto Ole. Völlig lächerlich, was da bei euch los ist gerade. Ganz schlimm. Ihr überpaced gerade alle ein bisschen, kommt mal wieder ein bisschen runter auf den Teppich. Wenn du über deinen Kramny abfeiern darfst, dann wusstet ihr, dass Carletto, man sagt nur noch Carletto, ein Fernsehstar ist, ein Filmstar. Ja, der hat bei Bud Spencer mitgespielt. Hat bei Bud Spencer natürlich, nur bei den Größten hat er mitgespielt. Großartig. Und bei den Größten, ja, Bud Spencer. Ist auch berühmt als einer der absolut größten Schauspielchoreografen. Zum Beispiel hat Bud Spencer. So weit geschafft, dass in im wunderschönen Schwäbisch Münd ein Bad nach ihm benannt wurde und passenderweise heißt das Bad Spencer. Also das ist wirklich jemand, den man in einem Schwall mit so Leuten wie Robert De Niro, dann kommt eigentlich schon Bud Spencer. Dann macht man vielleicht noch den Umweg über, weiß ich nicht, Diddy Hallerford. Terence Hill halt noch. Terence Hill, ja, aber dann glaube ich, nennt man dann erst wieder als dritten oder vierten Pocho. Okay. Aber Bud Spencer ist natürlich, also... Aber ich sag mal so, Fun Fact, ne, zu Bud Spencer. Darum ist auch das Bad danach benannt worden. Vielleicht Bud Spencer ist für Italien bei den Olympischen Spielen als Schwimmer angetreten. Ja, nein, das liegt nicht daran. Bud Spencer ist früher oft nach Schwäbisch Gmünd gekommen und ist da ein Gast gewesen der Stadt und hat sich da immer sehr wohl gefühlt. Und die Stadt dachte, Mensch, wie können wir den Mann denn ehren? Ja, klar, das Hallenbad nach wir nennen das Hallenbad nach ihm, Bud Spencer. Also wenn das keine Ehrung ist, dann weiß ich auch nicht. Also ja, sind einfach Kicker Headline schon mit den großen Fakten über Carletto, Carlo Ancelotti, Titel, Hunger, Augenbraue. Großartig. Das lasse ich mir jetzt, glaube ich, auch nacharbeiten. Ich hasse diesen Verein so unfassbar. Ja, das Bayern ist schön. Verein. Es sind Betrüger. Ricky, es sind Betrüger. Ricky hat ein neues Bild bei Twitter. Ricky hat ein neues Bild bei Twitter? Ich habe ein neues Bild bei Twitter. Ja? Ich weiß gar nicht, ob ich mir das angucken sollte. Alles ein hübsches, wie immer. Natürlich. Ancelotti. Ein bisschen Ancelotti-like, jedenfalls der junge Ancelotti kommt ein bisschen durch. Ja, bei dir. Wunderschöner Mann. Ja. Das muss man. Was ein Mann. Wenn du einen Duden unter Mann nachguckst, findest du genau das Bild. Das Bild. Vielleicht noch unten ohne Ausschnitt. Ja. Das ist eine schwule Sau. Also jetzt pass mal auf, jetzt verrate ich dir mal was zu dieser ganzen Bayern-Misere, möchte ich sie fast nennen. Aus meiner Sicht. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz mal unterbreche, es war ja heute. Selbstverständlich, Pocho. Bei SSNHD. Mach halt. Fang einfach an zu reden. Ricky, den SSN hat. Den Kapuzenpulli habe ich auch, der kostet 20 Euro und gibt's bei H&M, stimmt's? Nein. Doch. Es ist kein Pulli. Es ist eine Jacke und die habe ich nicht bei H&M gekauft, sondern beim Decathlon. Bei wem? Das ist ein Sportfachmarkt. Wollte ich doch gerade sagen, da läuft man doch erst Langlauf und dann schießt man auf 5 Scheiben, ne? Ja, jetzt wird es mir wirklich hier zu klamaukig. So, jetzt ist es auch mal gut. Also jetzt will der Pott schon mal hier eine ernste Meinung kredenzen. Also dafür bin ich ja auch bekannt, dass ich ein sehr ernsthaftiger Mensch bin. Ernsthaft, ja. Genau. Bei SSNHD war ja heute auch das Bayern-Logo in Scherben zu sehen mit dem Bild von Guardiola daneben. Ne? Also ich habe ein bisschen Angst gehabt, als ich eingeschaltet habe und den Ton noch aus hatte. Mhm. Dass vielleicht jetzt Bayern München komplett irgendwie vorbei ist. Aber anders ist es ja auch im Moment nicht. Man muss ja sagen, wie es ist. Anders ist es im Moment nicht, wie du gerade gesagt hast. Aber ich wollte jetzt Ricky auch nicht die ganze Zeit unterbrechen. Macht doch nichts. Der Verein liegt in Schutt und Asche. Das höre ich richtig. Nein, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das immer eine sehr gewagte Unternehmung ist zwischen ja, also den Jahren, also sprich während der Hin- und zwischen der Hin- und Rückrunde da mal den Trainer zu wechseln. Ich weiß, das wird natürlich jetzt erst dann 2016 in der Sommerpause der Fall sein, aber meinst du nicht, dass die Bedingungen, die Guardiola jetzt in der Rückrunde vorfinden wird, so extrem sein werden, dass wirklich bei jeder Kleinigkeit direkt sein Engagement in Frage gestellt wird, dass das dem Verein eher schaden könnte? Weil das würde ich mir jetzt so denken. Also ich würde ihm direkt dann gleich unterstellen, wenn es mal 3-4 Spiele nicht so gut läuft, und da reicht ja schon, wenn du, weiß ich nicht, nur 1-0 gegen Hannover gewinnst oder so, dass dann direkt so ein bisschen, ja, das Rumore losgeht mit, ja, Mensch, das ist eigentlich nicht mehr das, was wir früher von ihm kannten und so. Chris, direkte Frage an dich war das. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ja, was auf jetzt die passiert, man sowas hat irgendwie eine Diagnose bekommen, eine schreckliche? Ja, eine schreckliche Diagnose. Ich habe gerade, ach komm, lass mir das. Nee, also ich glaube schon, dass es auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass 10 Spieler gerade verletzt sind. Also das glaube ich schon, dass da so ein bisschen der Aderlass aktuell am Ende der Hinrunde ist, dass man da nicht mehr jede Mannschaft aus dem Haus putzt. Halt mal, also das, mal. Du hast mir gerade überhaupt nicht zugehört, merkt man gerade. Doch, ich habe dir zugehört, aber was soll ich dazu sagen? Naja, es ist ja... Das mit dem Engagement, ich habe dir zugehört, ja, keine Ahnung, frag ihn doch selbst. Okay, das wird eine schwierige Unterhaltung werden. Potsche, dann rede ich einfach mit dir. Denkst du nicht, dass es immer schwierig ist, einen Trainer da mittendrin zu wechseln und dann darauf zu zählen, dass die Mannschaft das einfach so wegsteckt, und im Endeffekt ist das jetzt, das wirkt wie so ein halbes weggeworfenes Jahr, was es ja nicht ist, aber es wirkt zumindest so. Das Krasse ist, dass ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe, so wie du es gerade dargestellt hast, aber Pocho, das ist absolut realistisch. Ja, bitte. Unter Jupp Heynckes war es auch klar, dass er den Vertrag nicht verlängert, dass er aufhört, dass er sogar seine Karriere beendet. Und siehe da, sie haben das Triple geholt. Also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass Guardiola 100% noch für die Rückrunde geben wird und dass auch die Mannschaft da definitiv mitziehen wird. Es gibt natürlich viele Interviews jetzt in letzter Zeit. Kingsley Coman hat gesagt, dass er so viel in diesem halben Jahr unter Guardiola gelernt hat, wie noch nie in seiner Karriere zuvor, die natürlich noch nicht so lang ist, mit 19 ist völlig klar. Und Spieler wie wie Douglas Costa, die sind ja nur wegen ihm auch zum Verein gekommen. Das wird sich also auch noch als Problem rausstellen, ob jetzt diese Strahlkraft ein bisschen abnimmt vom FC Bayern München. Aber ich glaube schon, dass da jetzt nochmal 100% gegeben wird. Du hast mich falsch verstanden. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass Pep Guardiola 100% gibt. Was ich gesagt habe, ist, dass wenn es mal nicht so läuft, dass dann sofort das Gelaber losgeht mit, das gibt er denn wirklich 100%? Ich gehe davon aus, dass da alles in die Waagschale werfen werden, um den Titel zu holen, Pokalsieger zu werden und die Champions League zu gewinnen. Aber du weißt selber, wie es ist im Fußballbusiness. Man wird relativ schnell unangenehme Fragen stellen, sollte es mal eine Zeit lang nicht laufen. Und unter den Voraussetzungen, die jetzt gegeben sind, wird das Thema Trainer dann, glaube ich, schneller aufkommen, als wie wenn jetzt Guardiola verkündet hätte, er bleibt noch 3 Jahre. Das ist. Hey Jungs, dann stellt doch keine Frage, wenn ich sie nicht beantworten darf. Ich würde gerne von dir die Frage beantwortet haben, aber Chris hat sich dann 2 Minuten, nachdem ich ihm die Frage gestellt hatte, dazu entschieden, dass er die Frage jetzt beantworten möchte. Ich kann mir doch nicht jedes Mal aufschreiben, was ich gerade gedacht habe, Alter. Da hast du recht. Nein, aber ich denke einfach, dass ich habe mir da überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht, dass sowas in Frage gestellt wird, was ich eher darin sehe und was ein anderer Aspekt ist als den du gerade rausgestellt hast, Chris, ist einfach, dass als klar war, dass Jupp Heynckes aufhört, stand ja auch kein zweiter Trainer in den Startlöchern. Ah ja, gut, das stimmt, ja. So, da war ja noch nicht klar, dass Guardiola unterschrieben hat, bla bla bla. Es ist diesmal in der Situation so, dass du alleine durch die Art, das ist überhaupt nicht Bayern-esk, wie das alles abgelaufen ist. Du hast die Verkündigung, alleine dieses Rumgeeier an den letzten Tagen. Jeder weiß Bescheid und ihr werdet dann und dann Bescheid wissen. Also mein Leben hing jetzt nicht davon ab, ob die Skinny Jeans Schwuchtel in München bleibt oder nicht. So hörte sich das aber oft an und das ging mir wieder tierisch auf den Sack. Da gebe ich Ricky auch recht, dass das irgendwie nervig war. Jetzt muss ich dir ganz kurz mal widersprechen, dass Guardiola Heynckes Nachfolger wird. Wenn ich mich noch richtig erinnern kann, auch in der Winterpause damals bekannt gegeben. Also das war nicht so, dass Heynckes da bis zum Sommer gearbeitet hat, hat, sondern ich glaube, dass Guardiola schon relativ früh als Trainer bekannt gegeben wurde. Ja, aber da stand trotzdem immer fest, dass Guardiola sein verficktes Sabbatjahr hat und so weiter. Naja, ja, aber darauf war ein ähnlicher Zeitpunkt. Es war aber ein ähnlicher Zeitpunkt mit der. Aber ich glaube, die Situation war trotzdem eine andere. Und worauf ich hinaus wollte, ist, wie es jetzt dargestellt wird. Ihr habt ja vielleicht auch den Tweet von wie heißt da hier, der Pizzabäcker Carlo Ancelotti gesehen. Aber was soll denn jetzt dieses Respektierliche gegen Carlo Ancelotti? Mal ganz kurz, Pocho. Was wie hast das Respektierliche gegen Carlo? Pass mal auf, ich zitiere mal gerade. Moment, ich zitiere mal gerade. Ich muss ein bisschen runterscrollen und erzähle dabei weiter, dass ich einfach denke, dass, was Ricky gesagt hat, was stimmt, wenn die jetzt einfach anfangen, die Spieler, und zu sagen, ja, ich muss ja nicht mehr so 110% geben und so weiter, dass immer einer dahinter steht, der gegebenenfalls sofort einspringen kann. Und das gab es bei Bayern so noch nie. Was ich krass finde, und ich wusste ja, dass es so weit kommt, dass du jetzt anfängst, natürlich Carlo Ancelotti in den höchsten Tönen zu loben. Ich weiß das ja auch immer, dass das so mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint ist. Ist für mich einfach diese Aussage, die ich dann auch von jemandem aus meiner Timeline, ich glaube, der hört uns auch zu, gefunden habe, dass Carlo Ancelotti Folgendes gesagt hat, und ich zitiere auf Englisch: Bayern will win the Bundesliga without even taking their hands out of their pockets. I must confess that I cannot enjoy Bayerns game. There is simply too little real competition. Lass mich ausreden. Real competition. So, das hat er wirklich gesagt. Da kann das ich ist mich ja auch uralt, Ja, das ist aus dem Oktober. Ob das so uralt ist, weiß ich nicht. Ja. So, und da, wenn wir da über diese Aussage gesprochen hätten im Oktober, dann wärst du über diesen Mann sowas von hergezogen. Und das bist nicht du alleine, das ist jedermann gewesen. Ja, aber diese Aussage ich finde einfach, das ist alles ein bisschen heuchlerisch im Moment. Ist es aus Aussage meiner Sicht genau auch. Auch der Trainer ist für mich kein Trainer, der für mich für Stabilität steht. Das ist ein guter Trainer von mir aus, aber der ist auch ein Trainer, der relativ oft in den letzten Jahren den Verein gewechselt hat, will immer die geilsten Mannschaften trainieren, ist also nicht der Trainer, der bereit ist, eine Mannschaft aufzubauen, sondern möchte offensichtlich gern eine absolute Top-Truppe übernehmen. Das sieht man einfach, wer Chelsea, Paris und Real Madrid als letzte drei Stationen hat, da kann mir jeder sagen, was er will. Der hat einen gewissen Charakterzug drauf, und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er ein guter Trainer zu sein scheint. Das möchte ich auch noch nicht ganz in Frage stellen, aber ich sag mal so, vielleicht gibt's ähnlich gute, die vielleicht nicht den Namen haben und nicht die Mannschaften, die sie trainiert haben, aber ich weiß nicht. Für mich hat das einen üblen Beigeschmack, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es nicht funktionieren wird. Ich habe ein komisches Gefühl bei der ganzen Sache. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Das kann man natürlich nie wissen, aber wen willst du holen? Du, mal ganz im Ernst, jetzt ist mir auch egal. Dieser Verein ist einer der Top 3 Vereine auf diesem Planeten. So. Keine Frage. Wen willst du denn da holen? Einzigste Möglichkeit wäre wirklich Sammer. So. Ansonsten, weil der hat Stallgeruch, der hat bewiesen, dass er ein guter Trainer ist und so, aber ja gut, er will es nicht mehr, dann muss man damit klarkommen. Wen willst du denn holen? Klopp ist weg. Kurze Gegenfrage. Ja. Seit wie lang ist Bayern München einer der absoluten Top-Clubs in Europa? Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Das ist seit gefühlten 30, 40 Jahren so. Nee, ja, mit Höhen und mit Tiefen, aber insgesamt gehört Bayern München seit 30, 40 Jahren zum Besten, was in Europa mitspielt. Das ohne Frage, aber seit so, ich würde sagen, so 5 Jahren gehört Bayern zur absoluten Wahrnehmungselite in diesem Sport. Das war aber auch davor Sport schon so. Allgemein zu tun. Das hat auch was damit zu tun, wie du Sachen wahrnimmst durch Social Media und so weiter. Und dass dadurch natürlich Bayern München nicht mehr nur in München, beziehungsweise nur in Deutschland, vielleicht auch nicht nur in Europa präsent ist, sondern einfach der fucking Australier auf seinem letzten Hinterhoftoilette morgens erstmal die Kicktipp-App aufmacht auf seinem Handy, um zu gucken, wie Bayern gespielt. Das merken wir ja selbst, dass wir über irgendwelche türkischen Clubs was erfahren, die jetzt irgendwelche Investoren an Land gezogen haben. Da hätten wir früher nie was von gehört. Und absolut. Und ich will nur darauf hinaus, seit wann ist es eigentlich so wichtig, dass da ein Trainer kommt, der angeblich so eine riesen Reputation hat und am besten auch noch ein Ausländer sein muss? Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es ein Ausländer ist. Aber früher hieß es dann immer so, ja, ist immer schwierig mit ausländischen Trainern, gerade aus Italien. Wer sagt denn, dass es am besten ein Ausländer sein muss? Naja, pass mal auf, du hast jetzt gerade die Frage in den Raum geworfen, wer sollte denn die Bayern trainieren? Ja, vielleicht einfach ein geeigneter Trainer, mal gar nicht so sehr auf den Namen bezogen, sondern einfach mal auf das, was man mit dieser Mannschaft erreichen will. Das liegt doch nicht am Namen, wie gut doch, ein Trainer ist. Doch, das liegt nämlich definitiv am Namen. Honestly, bitch. Seit wann? Diese 23 Jungs, die da hin und her rennen, die brauchen im Prinzip keinen Trainer. Diese Bundesliga ficken die auch so. Mal ganz im Ernst. Ja, die brauchen jemanden, Da kann jetzt nicht irgendwie so ein Weinziel oder so eine kleine Bitch kommen, die da irgendwie keine Reputation hat. Da scheißt ein Costa oder ein Robben drauf. Mal ganz im Ernst, was willst du denn? Was hast du vorzuweisen? So ein, ich sag jetzt mal General wie Ancelotti, den pisst du nicht an. Da machst du, was der dir sagt. Bums aus, fertig. Aber stell dich nebenbei. Stell dich sofort in Frage. Das glaube ich nicht. Dass diese Spieler haben alle so ein Ego, so ein Selbstverständnis, dass denen erstmal völlig Latte ist, was da irgendjemand sagt, weil sie auch gleichzeitig noch eben das, was Potscher angesprochen hat, hinter sich haben, nämlich so ein Social Network. Sprich, wenn sich da ein Spieler mal nur geschickt irgendwie auf Twitter äußert und Unbehagen ausdrückt, weil er auf der Bank sitzt, wird sowas sofort hochgekocht, sorgt für Unruhe. Das wissen die Spieler. Ich denke, dass Spieler in der heutigen Zeit viel mehr Macht haben als jeder Trainer. Ich stelle eine ganz andere Frage, die ich jetzt einfach stellen muss, weil ich sie sonst vergesse und die ist echt gut. Ist das, weil du gerade General gesagt hast, bin ich drauf gekommen, ist es nicht so, dass man jetzt irgendwo einen Schritt zurück macht, dass man sagt, hier, wie heißt er, der von Manchester? Boah, ich komme jetzt echt nicht drauf gerade. Der Trainer von Bayern. Van Gaal. So, dass du einen Trainer Van Gaal hattest, wo du gesagt hast, du kommst damit nicht zurecht, dass du damit nicht zurechtkommst und dass du dann da stehst und sagst, ich komme mit dieser Generalart und Weise nicht klar und jetzt gehst du wieder auf so einen Charakter. Ja. Ne? Mangels irgendwo. Alternativen musst du wahrscheinlich jetzt diesen Schritt zurückgehen, aber es war ja auch nicht alles schlecht unter Van Gaal. Ich erinnere nur an die Marienplatzrede à la Adolf Hitler, wo er gesagt hat, gewinnen wir auch noch da in Europa. Es war ja nicht alles schlecht, Alter. Also es war nicht alles schlecht, aber der Fußball, der gespielt wurde, war, sage ich jetzt mal, ein bisschen adäquiert und hat nicht ganz mit den Top-Mannschaften. Carlo Ancelotti lässt ein 4-3-3 in der Regel spielen. Also das ist jetzt nicht so ein defensiv-Gebolze. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich möchte ja auch nicht Ancelotti im Vorfeld schlecht reden, aber irgendwas gibt mir das Gefühl, nee, das passt alles nicht so richtig. Der Ancelotti wirkt auf mich, wie kann ich das am besten vergleichen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es aus München kennst, aber ich kenne das so irgendwie aus Stuttgart, dass man sich einen Namen holt. Ja, also natürlich jetzt kein Riesennamen, aber einen Namen, den man schon gehört hat und unheimlich viele Erwartungen in diesen Namen mit reinsteckt. Und im Vorfeld hast du sofort schon das Gefühl, nee, das kann nichts werden. Ähnlich wie bei Trapattoni, als der nach Stuttgart kam oder so. Das war irgendwie klar, dass das nichts werden kann. Oder als so ein Thomasson zum VfB kam. Ich kann es jetzt halt nur mit Stuttgart vergleichen. Da war mir immer schon, ich habe es mir gewünscht, weil ich den gemocht habe und ich fand den schon, bevor er beim VfB war, großartig. Aber irgendwas hat mir immer das Gefühl gegeben, nee, das kann nichts werden. Und bei Ancelotti habe ich das Gefühl, dass man hier genau das macht, was du sagst. Dass man einfach, sag ich mal, keinen Schritt zurückgehen möchte und jetzt einen Bundesliga-Trainer oder einen anderen Trainer aus einer Liga zu holen, der jetzt vielleicht nicht diesen Riesennamen Pep Guardiola hat. Und deswegen nimmt man jemanden, der Einzige, der, sag ich mal, noch nicht so verbraucht ist und auch noch nicht, wo sich noch nicht so abgenutzt hat, wie jetzt zum Beispiel Mourinho oder so, und holt Ancelotti, weil es gibt dann kaum noch andere Leute, die du da auf die Bank setzen könntest. Aber gefühlt ist das wirklich nur, um diesen Hype, um Guardiola irgendwie aufrechtzuhalten, um den Trainer-Hype aufrechtzuhalten. Ein Hype, um den Verein wahrscheinlich auch aufrechtzuhalten. So, jetzt kann ich dir sagen, was in den letzten Stunden so in der Münchner Internet-Blogger-Szene so abging. Natürlich ist da jetzt so eine gewisse Zweckeuphorie für Carlo Ancelotti entfacht. Das ist so. Deswegen sind wir Fans von diesem Verein, so, weil wir so glauben, dass der Herr Rummenigge und Hopfner und Dresen da einen guten Move gemacht haben, diesen Trainer zu holen. Und das Ding, woran sich gerade im Internet alle klammern, ist die 4-0-Klatsche von Ancelotti gegen Guardiola im Champions-League-Halbfinale. Also natürlich, es ist Real Madrid gewesen, aber ich sehe Bayern und Real Madrid auf Augenhöhe und er hat ihn da outsmartet. So. Ich weiß nicht, ob sie auf Augenhöhe sind. Ich glaube, offensiv ist Madrid dann schon nochmal eine Klasse besser. Defensiv ist Bayern besser. Ja, da würde ich sagen, ist tagesbedingt. Es ist immer tagesbedingt. Also insgesamt, glaube ich, hat Madrid glaubst so du, einen ganz... Real Madrid 4-0 besser ist als... Bayern? Nein, ich glaube aber, dass Madrid eine Nasenspitze Vorsprung hat vor Bayern, sage ich jetzt mal. Also einfach, Ronaldo macht da für mich den ganz großen Unterschied. Ich wollte kurz sagen, natürlich, man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ey, ich wäre froh, wenn so ein Trainer meine Mannschaft trainieren würde. Ja, das ist allein, dass so ein Trainer in die Bundesliga kommt, finde ich großartig. Gar keine Frage. Ich finde das toll, dass wir in der Bundesliga oder Bayern München für die Bundesliga so einen Coach in die Liga holen kann. Das wird auch der Liga wieder was bringen, weil man sich da wieder verschiedene Moves abguckt. Auch Guardiola hat der gesamten Bundesliga einen anderen Spielstil übergeholfen. Sei es die Art zu verteidigen gegen Bayern, aber sei es auch die Art Fußball zu spielen, wie Bayern das spielt. Das versuchen auch andere Mannschaften mittlerweile gegen schwächere Teams. Und Ancelotti wird da auch wieder was dazu beitragen. Aber ich kann es nicht konkreter sagen, außer dass ich das Gefühl habe, das wird alles nicht richtig, das wird nicht funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass die Rückrunde extrem problematisch werden könnte für Bayern. Gerade mit dem Hintergrund, dass es vielleicht in der Bundesliga nicht mehr ganz so prickelnd ist für Bayern und aber auch nicht, sag ich mal, genügend Abstand da ist, um jetzt durchzuatmen. Weißt du, also du musst schon noch dranbleiben. Der Meistertitel ist noch nicht eingefahren, sage ich jetzt mal. Also ich habe einfach das Gefühl, weißt du, dass so, du kassierst eine Niederlage, spielst dann am nächsten Spieltag irgendwie, weiß ich nicht, nur unentschieden, dann kommt ein Champions-League-Spiel, ein Viertelfinale, das du verlierst und zack, hast du drei negative Erlebnisse und du weißt selber, wie die Presse darauf reagiert, dass dann sofort da versucht wird, irgendwie was reinzuinterpretieren an die ganze Situation. Das weißt du auch, du weißt ja, wie das mittlerweile ist. Natürlich, aber ich kann dir sagen, nachdem in den letzten Jahren ja Pep Guardiola als großer Innovator dieses kompletten Sports dargestellt wurde und glorifiziert wurde, kann ich dir sagen, nachdem er in den letzten Wochen schon relativ klar war, dass es Ancelotti wird, aber man sich immer nicht so richtig gewahr sein konnte, ob es auch wirklich so eintrifft, gerade speziell zu der Aussage, die er da im Oktober getroffen hat, dass er diese Spiele langweilig findet, dazu sage ich nur, okay, Mr. Ancelotti, ja, dann mach sie doch attraktiv, die Spiele, so, weißt du? So, das ist jetzt eine Aufgabe, die ich ihm als Rummenigge geben würde. Aber ich kann dir sagen, okay, Guardiola ist weg, vielleicht der beste Trainer, den es so gibt, aber Ancelotti mit dem, ich finde den Typen, muss ich ganz ehrlich sagen, als er da in Madrid mit Zidane trainiert hat, ich fand den Typen ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde den Typen sehr charismatisch und cool und ich glaube, er kann auch das ein oder andere fußballerisch den Spielern vermitteln. Also ich sehe da jetzt nicht schwarz in der Zukunft, dass wir da jetzt einbrechen oder so. Auch rein fußballerisch. Meister wird man wahrscheinlich auch mit Olaf Schubert. Aber wir sind ja eigentlich gerade wieder an einer Diskussion, die wir schon vor ein paar Ausgaben hatten, nämlich diese Strahlkraft-Diskussion. Ja, genau. Und was ich dann auch damals gesagt habe, ist immer, ich kann das nachvollziehen. Ich denke ja sogar ähnlich wie du, Chris, ne, dass ich sage, so ein Ancelotti ist halt, der hat halt eine Strahlkraft. Der, alleine, dass wir jetzt darüber so reden, zeigt ja schon, welchen Stellenwert er hat. Obwohl er gar nicht so auf unserem Schirm war in den letzten Jahren, wenn man nicht international Fußball geguckt hat. Ja. Nichtsdestotrotz gebe ich auch Ricky recht, dass ich irgendwie die Befürchtung habe, dass es jetzt passieren kann, dass Bayern halt sich ein bisschen da anpasst, wo sie sich nicht anpassen müssen. Denn sie passen sich irgendwo da an, dass man immer einen Trainer haben muss, der ja gar nicht so wichtig ist, dass das ein guter Trainer ist, sondern dass der die Mannschaft eher präsentiert. Du gehst irgendwo gehst du da mit diesen englischen Weg, diesen Teammanager. Ja, diesen Paris und... Genau, Weg, du gehst diesen internationalen Weg. Mhm. Das kann man entweder positiv nennen und sagen, ja, du machst halt wirklich, du gehst halt weltoffen an die Sache ran. Oder du kannst es negativ sagen und kannst sagen, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Andererseits muss man klipp und klar nachfragen, was hat Guardiola beim FC Bayern bislang erreicht? Er wurde einmal Meister. Und zweimal. Dann, und sonst nichts. Zweimal wurde er Meister. Ach, ist der jetzt schon im dritten Jahr? Guck mal, ja, habe ich gar nicht. Stimmt, 2013 kam er. Ja, aber der ganz große Wurf, der kam halt nicht zustande. Also mit Champions League Gewinn. Genau. Und das ist ja letzten Endes das, was zählt. Und vielleicht zeigt das ja auch auf, dass es vielleicht nicht immer der richtige Weg ist, jetzt auf den Namen zu achten, weil definitiv hat man bei Jupp Heynckes nicht damit rechnen können, dass er dem FC Bayern das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte bescheren wird. Also deswegen könnte es auch gut sein, dass wenn du einen anderen Trainer dir holst, dass das vielleicht besser oder genauso gut funktioniert. Gleichermaßen wird es natürlich auch direkt nach einem Unentschieden schon wieder Diskussionen darüber geben, ob XY die Mannschaft im Griff hätte. Da verstehe ich Chris natürlich auch, wenn du da so ein Weinzel sitzen hättest. Und ich gehe mal davon aus, dass Weinzel gar nicht zur Debatte stand. Aber jetzt gehen wir davon aus, er sitzt da und spielt 1-1 gegen Hannover. Ja, so da weißt aus. Du ganz genau, was am Sonntag dann im Kicker steht oder, weiß ich nicht, am ja, Phrasenschwein-Stammtisch-Talk im Fernsehen besprochen wird. Da wird das Thema sofort aufkommen, ob derjenige die Mannschaft richtig im Griff hat. Es ist eine schwierige Situation, glaube ich, da den richtigen Mann auf die Bank zu setzen. Und ich glaube sowieso, ist der Nachfolger von Guardiola, egal bei welchem Verein, wird es immer schwer haben, hast du in Barcelona auch gesehen. Und so ist es natürlich jetzt auch. Und die Frage ist halt, was für einen Weg du dann gehst. Nimmst du jemanden, der die Struktur mit aufgebaut hat, der das ganze Umfeld kennt, da würde sich Sammer anbieten, wenn er es wollen würde. Ja, vielleicht sagt er auch, nee, habe ich keinen Bock auf den Stress. Das war ja, ja auch einer der Gründe, gesagt, warum er nach seiner Stuttgarter Amtszeit keinen weiteren Verein mehr übernehmen wollte. Und das muss man dann auch respektieren. Und wenn du dann nicht jemanden aus dem eigenen Haus verpflichten kannst, dann wird es halt wirklich schwierig. Dann ist der Move extrem wichtig, auch für die Zukunft, weil wenn dann wenn dann die Katze im Brunnen liegt, ja, also wenn dann einer mal verkackt hat, einen Trainer, den man nicht so kennt, kriegt man vielleicht auch keinen Ancelotti mal auf die Position. Ja, absolut. Es hat alles sein Für und sein Wider, aber ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, was das angeht gerade. Ich nicht so ein schlechtes Bauchgefühl. Ich freue mich auf den Typen, weil das einfach ein Weltmann ist in dem Metier, und ich glaube, es wird ganz gut. Ich bin sehr gespannt. Und Pep Guardiola hat natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten alles getan, um so dem geneigten Bayern für ein bisschen auf den Sack zu gehen. Es hat sich ja dann jetzt wirklich langsam abgezeigt, dass er nicht verlängert. Und diese ganzen Aussagen, auch diese ausgiebigen Aussagen, dass alles perfekt ist, die Stadt toll ist, die Kinder fühlen sich so wohl, die Frau, ach Gott, das ist ja die schönste Stadt für sie, in der sie je gelebt hat und so. Und alles ist perfekt, der Club ist perfekt, die Spieler sind toll. Ja, was ist denn dann dein Problem? Ist es wirklich so, dass er irgendwie so einen vorgeschriebenen Lebensplan hat, dass er nur 3 Jahre, das vierte Jahr in Barcelona, das war ja auch so eher gar nicht so richtig gewollt von ihm. Bitte was? Ich sagte ja, Mao war das eher. Ja, ja, genau, das wollte er ja wohl gar nicht. Es scheint jetzt wirklich so, dass er nur 3 Jahre in einem Verein verweilen will. Und aber dann, ach, es ist immer schwierig, wenn du so alles abfeierst, Umfeld, Verein, Spieler und alles, das ist immer ein bisschen schwierig. Das hat so ein Geschmäckle, ne, jetzt dann zu gehen. Und er kann doch dann auch wirklich klipp und klar sagen, ey, hier ist alles super, alles toll, aber mein Plan sieht vor, dass ich nach 3 Jahren den Verein wechsle. Das wird dann auch beim nächsten Club sein. Jetzt hat ja Manuel Pellegrini heute gesagt, dass Pep Guardiola hier arbeiten wird. Also scheint wohl auch zu 99% sicher, dass er zu City und zu seinen Kumpels aus Barcelona geht. Also habe ich auch gleich nochmal. Oder bist du fertig gerade? Bin fertig. Gut, dann schwerfe ich mich genau was direkt rein. Du sagst, er geht zu seinen Leuten da aus Spanien und so weiter. Mhm. Diese ganze spanische Unterwanderung, die in den letzten 3 Jahren beim FC Bayern München stattgefunden hat, ist das nicht, und das wurde alles in höchsten Tönen gelobt, ne? Ja, Spielsystem, da kommen Spieler wie Xavi und wer da alles kommt und hier Kimmich. Und ja, ne, also Kimmich alleine schon, dass der überhaupt gekommen ist und so weiter. Und ja, dass du da auch ein Alonso spielen hast, wie gesagt. Und das wird ja jetzt von einem auf den anderen Tag noch das ja gecuttet. Ja. Moment. Du hast ja das gecuttet, dass solche Spieler kommen? Glaube ich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber dieses ganze Spanische bei dem Ganzen macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. Ne, macht ja auch keinen Sinn mehr. Die spielen ja auch. Tiki-Taka ist ja, die verlieren auch gegen Gladbach, klar. Nein, die spielen ja auch allgemein, sag ich mal, jetzt nicht mehr die Hauptrolle im internationalen Fußball. Ich meine jetzt nicht auf Vereinsebene. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig daran ist. Naja, doch, es gibt ja immer so eine Tendenz, die man bei Welt- und Europameisterschaften sieht, was für ein Spielsystem in den nächsten Jahren den Ton angibt. Und dann war es ja lange Zeit so, dass diese spanische Art, Fußball zu spielen, das System war, an dem sich alle orientieren mussten. Ja, dann, wenn sie es dann tun würden, dann hätten sie ja sagen müssen, wir warten bis 2016 nach der EM und holen uns Jogi Löw als Trainer. Ach, das, gute Nacht, Johanna. Da spricht natürlich dieses Jahr dagegen, muss man so ein bisschen sagen. Da lasse ich mir auch nicht irgendwie was schönreden mit, ja, bei dem einen Spiel war ein Terroranschlag, beim anderen Spiel ging es um nichts mehr und bei dem Spiel hatte irgendeiner Schnupfen. Also als Weltmeister, da können wir auch nochmal gesondert drüber reden, so ein Jahr zu spielen, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass von den Pressevertretern alle so tun wie, oh mein Gott, alles läuft doch super, Mensch, da hat er mal. Mhm. Dabei präsentieren die sich wirklich wie eine Scheißmannschaft, um es auf den Punkt zu bringen. Aber ich denke halt, dass man schon merkt, dass das Bayern München vielleicht auch so einen neuen Impuls braucht irgendwie. Also man kennt das ja jetzt, dass man oft so Spieler hat, die sich so lang hinziehen und relativ zäh sind. Also entweder die Bayern kommen direkt ins Laufen und überrollen eine Mannschaft, oder es ist so ein richtiges Kaugummispiel und auch nicht schön anzugucken. Und vielleicht erhoffen sie sich jetzt dann auch nochmal eine neue Art zu spielen von Ancelotti, der natürlich rein nominell eine ähnliche Aufstellung oder ein ähnliches System spielt, aber vielleicht dann im Spiel selber nochmal anders variiert oder so. Könnte auch noch sein. Ich meine, das sind jetzt hier nur so Gedankenströme, die ich dem Hörer kredenzen will. Ja, diese ganze Hispanisierung da jetzt beim FC Bayern München, oh, das kann man natürlich... Das bitte aufschreiben. Das ist richtig schönes Wort. Hispanisierung. Das schreibe ich mir auf. Das kann man natürlich negativ sehen, aber also mein absoluter Lieblingsspieler, Thiago, wäre natürlich niemals gekommen, wenn Guardiola nicht da wäre und ach so ein Javi Martinez und Xabi Alonso, die ja jetzt auch beide verlängert haben. Also das, ja, sind natürlich jetzt Spanier, aber also stört mich jetzt nicht, dass das da jetzt so eine spanische dicke Connection ist bei dem Verein. Also sind ja alles Granaten, wie er da geholt hat. Alle Spieler, die man wirklich, also da kann man nur froh sein, gut zu Gesicht stehen würden in der zweiten Mannschaft. Da gibt es wenig Vereine, die diese Spieler ablehnen würden. Aber es ist einfach toll, dass so Spieler in der Bundesliga spielen. Und auch da ist es mit Sicherheit jetzt hilfreich, einen Ancelotti fürs nächste Jahr verpflichtet zu haben. Da sagt der ein oder andere Spieler bestimmt auch mit einem gewissen Namen, ja, okay, da gehe ich hin. Ich wollte schon immer mal unter Ancelotti spielen und nicht unter Markus Weinz hier. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Gar keine Frage. Das darf man auch nicht in Abrede stellen. Wenn ich das immer gesehen habe bei Man City, ja, diesen Vogel da auf der Bank, nichts gegen den Trainer, aber der hat für mich echt eine Strahlkraft wie so ein Stück Kacke. dann denke ich mir halt immer, ja, da gibt's nun wirklich nur einen Grund, warum ich da hinwechseln will, und das ist die Kohle, die mir der Verein bietet. Da ist nichts an diesem Trainer, wo ich sage, oh, da lerne ich, da entwickle ich mich weiter als Spieler. Nee, das ist einfach nur so ein Affe, der auf der Trainerbank sitzt bei einem Verein. Und ich denke, man wird das bei Man City, wenn das dann auch wirklich so kommt, relativ schnell merken, dass da jetzt ein anderer Wind weht. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Meinst du nicht, dass er den einen oder anderen Spieler holt von München? Ja, würde nur Sinn machen. Also es gibt ja da mit Sicherheit ein paar Kandidaten, die ja vielleicht dann auch jetzt mal denken, gut, ich habe jetzt ein paar Jahre in München gespielt. Alaba. Das wäre einer. Ich denke auch an so, also es klingt vielleicht jetzt abwegig, aber hat der Neuer jetzt auch verlängert? Nee, der hat nicht verlängert. So jemand könnte ich mir irgendwie auch vorstellen, wobei die natürlich mit Joe Hart eine absolute Granate im Tor haben und jetzt nicht unbedingt da Handlungsbedarf hätten. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe es immer nicht verstanden, warum Oliver Kahn nicht einfach mal den Move gemacht hat damals und ist nach Madrid oder, war es Madrid oder Barcelona, die den haben wollten? Ich glaube, Madrid wollte den haben. Das hätte ich mal gemacht. Madrid wäre fast schon merkwürdig, oder? Wegen, wie heißt er? War da schon Casillas schon im Amt? Wegen Casillas, das wäre schon komisch, oder? Ja, aber war dann, gut, Barcelona hatte Jahrtausende Victor Valdez, ist ja... Ja, stimmt auch, aber irgendwas war da mal mit Oli Kahn und irgendeiner spanischen Mannschaft. Das habe ich immer nicht ganz verstanden, und bei Neuer denke ich mir manchmal auch so, hey, nutzt das doch aus, dass du jetzt wirklich so ein krass guter Torwart bist und... rumkommen kannst und wirklich die Top-Vereine dieser Welt kennenlernen kannst. Also ich würde das, glaube ich, machen. Wobei es natürlich schön ist in München, verstehe ich auch andererseits. Oder Guardiola holt Ulreich nach Manchester. Ja gut, aber Ulle, der wird sich jetzt erstmal aufmachen im Kampf um die Nummer 1 in München. Das lässt er sich jetzt nicht nehmen, da mal das lässt er nicht in den Posten zu stehen. den will er sich schon noch eincashen, den Preis. Ja, ist ja die beste Nummer 2 der Welt? Ja, ne? 1b, würde ich sagen. 1b. Aber jetzt mal nochmal zu der Diskussion hier mit Trainer und so weiter. Du hast, oder wir haben eben gesagt, dass so viele Spieler zum FC Bayern gekommen sind wegen Guardiola. Ja. Das kann ich so nur völlig unterstreichen und unterschreiben. Ja. Das ist wirklich so. Also Costa jetzt, hatte ein drastisch... Lass mich doch auf! Ich will nur ergänzen. Costa hat ein drastisch besseres Angebot aus London als von den Münchnern. Er ist nur gegangen nach München, weil da Guardiola war. Das hat er so gesagt. Gut. Es ist doch jetzt nur die Frage, ob du als 19, 20, 21-jähriger Spieler zu einem Trainer wie Ancelotti willst. Weil, sagen wir mal, wir drei, wir mögen ihn oder mögen ihn nicht, aber wir respektieren ihn, weil wir vielleicht in einem Alter sind, die wir alle drei die 30 gestriffen haben oder streifen. Knapp. Da kann man wirklich davon ausgehen, dass man so einen General ganz cool findet, weil man weiß, oh, der hat das und das. Als 18-, 19-jähriger Spieler, der nur Tussis, Karren und viel Geld im Kopf hat, muss ich es mir da antun, zum FC Bayern München zu gehen, zu einem Trainer, wo ich weiß, der macht mich bestimmt richtig fertig. Weiß ich nicht, ob das überhaupt so ist. Ich weiß auch nicht, ob er so ein Schleifer ist. Ich habe auch oft gelesen jetzt in den letzten Stunden, dass es ganz viele Spieler gibt, die sich über ihn sehr positiv äußern, dass er wirklich so eine Vaterrolle sogar einnimmt, habe ich manchmal so das Gefühl gehabt beim Lesen. Ich habe ja verschiedene Sachen jetzt gelesen, auch internationale Sachen und so weiter. Dass er da eine ganz andere Strahlkraft, beziehungsweise nicht wieder dieses Wort so abnutzen, so eine ganz andere Außendarstellung hat, wie man eigentlich im ersten Moment denkt. Aber das liegt auch daran, dass wir ja gar nichts über ihn wissen. Er ist ja gar nicht so präsent auf unseren Tellern gewesen in den letzten Jahren. Und ich kann sowohl dieses negative Gefühl von Ricky nachvollziehen, aber ich kann auch dein Gefühl total nachvollziehen, weil an sich ist es eine coole Sau, die jetzt Trainer bei Bayern München wird. Ich meine, was willst du mehr? Genau, das sehe ich auch so. Das ist eine coole Sau. Und ich glaube, du meinst da diesen Bericht heute Mittag von SSN, als sie da auch Cristiano Ronaldo mal jetzt nicht interviewt haben, sondern ein Interview von Cristiano Ronaldo von vor 2 Jahren oder so gezeigt haben, in dem er gesagt hat, dass er einer der besten Trainer, wenn nicht sogar der beste Trainer ist, unter dem er jemals trainieren durfte. Und er wünscht jedem Spieler mal die Möglichkeit, unter Carlo Ancelotti zu trainieren. Also zum Thema junge Spieler musst du dir überlegen, als er damals Trainer in Madrid war, Benzema war damals noch relativ jung. Ja. Dann Isco war, glaube ich, auch noch da bei Bayern und relativ jung. Auch ein Özil würde ich noch zu den jungen Spielern mit dazu zählen, die er eigentlich zu einer gewissen Größe geführt hat, oder? Kann man schon so sagen, dass Ancelotti Özil zum Weltklasse-Spieler gemacht hat. Sieht ja jetzt auch danach aus, dass er den Move zurückmacht. Zu Madrid, ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, genau. Luka Modric, ich weiß jetzt nicht, der ist, glaube ich, nicht so jung gewesen, aber hat noch nicht so viel Erfahrung auf der großen Bühne zu dem Zeitpunkt gehabt, oder? Der kam da gerade erst aus, woher kam denn der nochmal? Irgendwo aus Kroatien oder so. Ich weiß nicht, kam der nicht aus Italien? Oder aus Italien, aber so gefühlt war der auch so, also das war ein Name, den man natürlich kannte, aber unter Ancelotti wurde er dann zum richtigen Topstar. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass er da eine Mannschaft nicht formen kann, beziehungsweise dass er nicht mit neuen, hungrigen Spielern umgehen kann. Ich glaube, es ist dann immer nichts, wenn es halt nichts wird. Dann wird oft in Abrede gestellt, dass irgendein Trainer irgendwas kann. Und wir alle wissen, dass es aber oft von vielen Faktoren abhängig ist. Das ist manchmal, sind da wirklich nur ganz kleine Stellschrauben, die dazu führen, dass es für eine Mannschaft läuft oder eben nicht läuft. Poggio, da spreche ich dir, denke ich mal, aus der Seele. Du hast wirklich eine schöne Achterbahnfahrt in dieser Saison mitmachen müssen. Und das kann natürlich jetzt auch für Carlo Ancelotti gelten. Ja, kann sein, er kommt nach München und nichts funktioniert und dennoch ist er einer der besten Trainer. Andersrum kann es natürlich auch sein, er kommt nach München und die holen das Triple und weiß nicht, der wird hier 2 Jahre in Folge Welttrainer des Jahres und was der Kuckuck, man weiß es halt nicht. Er hat auf jeden Fall gewisse Fähigkeiten, die man ihm nicht absprechen kann. Ja. Er hat vor allen Dingen eins. Ricky, sag mir, ob ich das fehlinterpretiere oder nicht. Er hat eine Reputation eines Welttrainers. Ja, es ist für mich der einzige, bei dem sich diese Reputation noch nicht abgenutzt hat, neben Pep Guardiola. Es gibt ja viele Trainer, die man als Welttrainer bezeichnen kann. Aber so einen Spasten wie Mourinho nimmt halt keiner mehr ernst. Weißt du, wenn der bei Bayern München auf der Bank sitzen würde, da wäre ich heute vom Glauben abgefallen. Wenn Rummenigge gesagt hätte, Mourinho ist unser neuer Trainer, dass die Gramny einstellen. Also, Favre. Ja, ich stell's dir doch mal vor. Das hätte ich mir eher vorstellen können als Mourinho. Den kann ich nicht mehr ernst nehmen seit seiner Zeit in Chelsea. Ja, nach so welchen Aussagen wie, als er gefragt wurde, ob es eine Lösung gibt für die Trainergeschichte oder ob es einen besseren Trainer für die aktuelle Situation von Chelsea gibt, da hat er gesagt, es gibt definitiv keinen besseren Trainer als mich für diesen Verein. Und ich kann ihm nur eins raten und der wird mit Sicherheit auf meinen Raten Scheiß geben. Auch, sagt man aus, ja. Aber ich kann ihm eins raten, bleib zu Hause, nimm keinen neuen Job an. Alles, was jetzt kommt, wird nur schlechter. Der Trainer wird in den nächsten 2 Jahren nichts mehr reißen. Das prophezei ich hiermit. Ich glaube, er geht nach United. Ich glaube, er geht nach United. United ist genau wie der FC Bayern München eine Firma. Und die müssen eine Außendarstellung haben. Dann kannst du nicht so einen selbstverliebten Spasti da vorne hinstellen. United ist nur noch eine Marke, aus meiner Sicht. Eine Marke, die aufgrund dessen, dass sie relativ viel Kohle haben, sich ab und zu mal Spieler gönnen, die finanziell gesehen noch was hermachen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die Truppe, die da auf dem Platz steht, das wirkt alles nicht unbedingt wie eine Mannschaft, die die Zukunft der Champions League bestimmen wird oder so. Das weiß ich nicht. Bei Manchester fehlt mir so der Biss bei United. Da fehlt mir so das mit der Zunge schnalzen. Da spielen ganz viele Spieler, die definitiv gut sind. Allen aber Depay, der geht da jetzt völlig unter. Ja, ne, der Holländer ist das, richtig? Ja. Ja. Übrigens, Luka Modric kam selbstverständlich von den Spurs. Ach, selbstverständlich. Ja. Nee, aber das weiß ich nicht so richtig, ob der Verein nicht aktuell nur noch von dem Namen, den er trägt, lebt. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Vereine, die so lange auf einen Trainer gebaut haben wie Manchester, auch eine gewisse Zeit wieder brauchen, um sich von diesem Namen reinzuwaschen. Kann man das so sagen? Also versteht ihr, was ich meine? Es, ja, irgendwie klar. Hängt dieses Sir Alex Ferguson immer noch über diesem Verein. Ja. Man kann sich, auch wenn ich Van Gaal da sehe, denke ich immer so, das wirkt so, als ob der Praktikant übernommen hat oder so. Also das ist einfach eine Notlösung. Ja, aber alles wirkt bei denen wie eine Notlösung. Und wenn ich jetzt Mourinho höre, ganz ehrlich, das passt, aber aus negativen Gründen passt das. Ja, genau, das passt aus negativen Gründen. Und ich sage dir, ein Guardiola hätte da einen neuen Aufschwung gebracht, wobei ich diese Paarung überhaupt nicht gemocht hätte. Guardiola und United, ich weiß, das fände ich irgendwie blöd. Ich glaube, ein Ancelotti hätte da auch neue Impulse setzen können und auch so ein bisschen diesen Sir Alex Ferguson-Muff abstreifen können in dem Verein. Ansonsten, dieses Mourinho-Ding, das wirkt jetzt auch für mich auch wie so eine, das müssen wir jetzt halt machen, weil der einer der Welttrainer der letzten Jahre verfügbar ist und wir ein Weltverein, eine Weltmannschaft sind und genug Geld haben und so. Und ich glaube, das wirkt jetzt alles so auf mich so ein bisschen wie, das muss jetzt einfach sein, weißt du, dass die beiden zusammenfinden. Ja, also ja, merkwürdig einfach. Ja, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Real Madrid durchgeguckt und Carlo Ancelotti. Ich kann noch eins kurz nachlegen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, weil du jetzt oder auch der Pocho ein paar Mal das Wort Welttrainer angeführt hat. Ich habe hier mal aufgerufen, wer die Welttrainer der letzten 4 Jahre waren, beziehungsweise 5. Das war 2014 Jogi Löw, verständlich. Ja, 2013, weißt du es, Chris? 2013, Don Jupp. Don Jupp, schön, Jupp, ja. Jupp Heynckes. 2012 ja. Vincent de Bosque, 2011 ja. Pep Guardiola und 2010 José Mourinho. Und wenn ich ehrlich sein soll, wirkt das auch schon so lange her, dass Mourinho wirklich ein Trainer war, vor dem ich einen Hut gezogen habe. Also das wirkt wirklich so wie so ein Name, der seinen Lack schon lange verloren hat oder wo der Lack schon lange abblättert einfach nur noch so, ja, dass das Große aus vergangenen Jahren so ein bisschen über ihn schwebt, aber er selber ist einfach nur noch ein Schatten seiner selbst. Ja, es scheint fast so. Wobei, ich würde gerne mal die Paarung VfB Stuttgart und José Mourinho sehen. Ja, da wären viele scharf drauf. Kurze Nachfrage, Diego Simeone, wäre das noch ein Kandidat, den man hier gerade sehe? Jetzt kriegt natürlich Pocho eine extremste Erektion. Ich persönlich finde den Typen eher ein Comic Relief als einen ernstzunehmenden Trainer. Natürlich, ihr habt mit Atletico Madrid extremsten Erfolg gehabt, aber ich glaube, der ist zu krass. Und dazu haben wir, der FC Bayern München in Deutschland, auch speziell einen zu schlechten Stand, als dass wir da noch in die Kerbe reinhauen mit so einem Top-Heel, da uns noch einen schlechteren Ruf zu machen. Ich glaube, dass... Das ist ein geiler Trainer. Ey. Ja, ich finde den auch super cool. Mit der Friese und alles und wie der da mal rumpöbelt, das finde ich auch mit seinem Kreuz in der Tasche. Ne? Ja, natürlich. Der Weste. Noch ein Name? Wenn ich homosexuell wäre. Noch ein Name? Jürgen Klopp. Frage ich deshalb, ich kann mir vorstellen, dass als das Thema Liverpool aufkam, das sollte Bayern Interesse gehabt haben zu dem Zeitpunkt, dass sie dann schon gesagt hätten, Jürgen, halt die Füße still, wir brauchen dich ab Sommer. Was hättest du von der Lösung gehalten, Klopp zum FC Bayern zu holen? Wird es noch geben, ja. Ja, so sehe ich das. Das wird noch kommen. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Der beste deutsche Trainer, höchstwahrscheinlich ein charismatischer Trainer, der beste deutsche Verein. Das wird so oder so irgendwann passieren, nachdem Klopp in Liverpool mal weg ist, nachdem Ancelotti in München mal weg ist, wird es höchstwahrscheinlich dann zu dieser Paarung kommen. Das wird so oder so passieren, ohne Frage, weil Klopp ja auch gesagt hat, dass er so früh noch nicht Nationaltrainer von irgendeinem Land werden will und er ist ja wahrscheinlich auch der legitime Nachfolger von Hans-Joachim Löw. Aber wenn du wählen könntest zwischen Klopp und Ancelotti, hättest du dich auch für Ancelotti entschieden? Ich bin mir nicht so sicher mit dieser Sprachbarriere. Ich glaube, ich hätte Klopp genommen. Ja, so geht's mir auch. Also ich glaube, ich hätte auch Klopp diese Möglichkeit gegeben. Allerdings haben die Bayern ja mit so einem überhypten Trainer auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Jürgen! Ja, der Name passt. Ja, natürlich. Aber ich glaube, rein taktisch und trainermäßig hat Jürgen Klinsmann doch schon einiges voraus. Ich glaube, er war 2006 nur der ultimative Motivator. Ich glaube auch, dass Jürgen Klopp, wenn er an die Säbener Straße gegangen wäre, erstmal die Buddha-Figuren in die Fresse geschlagen hätte. Absolut. Demonstrativ einfach mal so direkt aufs Maul gekloppt. Gibt es ja nicht mehr die Buddha-Figuren. Und so ein Move, ich kann mir auch vorstellen, wie Jürgen Klopp so auf den Platz gekommen wäre und gesagt hätte, so, das ist der Movement-Trainer, den ich euch mitgebracht habe. Und dieser Movement-Trainer bleibt da. Wir gehen jetzt auf den Platz und spielen Fußball. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jürgen Klopp da erstmal für den ein oder anderen Lacher gesorgt hätte. Was ja Jürgen Klinsmann auch hat, auf eine andere Art halt. Absolut. Glaubst du denn nicht, dass Jürgen Klopp und der FC Bayern München irgendwann nochmal die Ehe eingehen werden? Ich habe ja dann doch schon ein paar Bundesliga-Jahre auf meinem Buckel. Und aber stell dir mal Jürgen Klinsmann als Trainer beim VfB Stuttgart vor, das passt doch. Oh. Ja. Traum. Also, wir nehmen uns schon noch ernst hier beim VfB. ich sag mal so, ich habe auch immer damit gerechnet, dass Christoph Daum mal die Nationalmannschaft trainiert. Und dann passieren halt Dinge, die man so nicht vorhersehen konnte. Und bei Jürgen Klopp, der immer zwischen Genie und Wahnsinn entlang wandert, weißt du, ich würde mich nicht wundern, wenn Klopp irgendwann mal mit so einer Eckfahne einen Schiedsrichter auf die Fresse schlägt und dann... Könnte ich mir vorstellen, dass der FC Bayern in Zukunft Abstand von diesem Trainer nehmen würde. Dann frage ich auch direkt andersrum, ist die Art und Weise, wie sich, ich weiß nicht, warum du da eben so despektierlich gedacht hast, Chris, ist die Art und Weise, wie sich Favre in Gladbach verabschiedet hat, ein Grund dafür, dass er kein Thema mehr beim FC Bayern München ist? Zu 100.000%. Nach dem, was ich da auch aus Berlin gehört habe, dass man ihn schon von dem Flughafen abholen musste, weil er sich schon verpissen wollte, nichts gegen Lucien Favre. Das ist ein toller Fußballtaktiker. Ich fand das wirklich toll, was er da aus Gladbach geformt hat. Brillant. Aber ich glaube, in München ist dann noch mal ein bisschen mehr Druck als in Berlin und ein kleines bisschen mehr Druck auch noch als in Gladbach. Und der scheint ja eine relativ mimöse Art zu haben. Ich glaube, es ist nicht nur der Druck bei ihm, sondern bei ihm ist es hauptsächlich so, wenn es nicht nach meinem Kopf geht, dann bin ich beleidigt und schmeiße hin. Das geht beim FC Bayern München nicht. Da hast du aber nur Fußball. Aber sonst wäre es doch eine Möglichkeit gewesen, weil Rummenigge und der sind ja doch... Da kannst du auch sagen, wenn Zorniger erfolgreich gewesen wäre, wäre er auch eine Option. Ist halt keine, weil er ist halt einfach... Ich bin echt traurig darüber. Ich mag Zorniger sehr. So ein Favre, der wirklich jetzt bei zwei Vereinen mehr oder weniger überraschend hinschmeißt, nur weil es mal nicht so läuft, das kannst du vergessen. Wie der Chris halt sagt, du spielst da zwei Spiele unentschieden, dann weht dir da ein Wind entgegen, da kannst du aber dreimal drüber lachen, was da in Gladbach los war Anfang der Saison. Und da musst du halt jedes Mal damit rechnen, dass der da heulend abzieht. Und ich bin mir auch sicher, dass so Matthias Sammer nicht so einen Affentanz veranstaltet wie Maxi Eberl, der sagt, der tritt ihn zweimal am Arsch und haut eins aufs Maul und sagt, hau ab hier, du. Ich sag's jetzt nicht. Also geh, sagt er dann. Ja. Der Matthias Sammer würde nie Schwuchtel sagen. Der würde niemals Schwuchtel sagen, aber da gebe ich dir recht, jetzt wird Pocho im Strahl kotzen. Ich glaube schon, dass Maxi Eberl da so ein bisschen mehr einknickt, ohne, es ist eine pure Einschätzung von dem kleinen dicken Mann. Ich glaube schon, dass der, Lucien, das kriegen wir bestimmt noch hin und Sammer, auch nachvollziehbar. Ja, also das absolut. Ist eine andere, also Favre hat diesen Verein den Arsch gerettet und ihn danach zu einem Top-Verein gemacht. Und Maxi Eberl hat unterm Strich mehr von Favre profitiert als vielleicht Favre von Eberl. Könnte man so sagen. Also wenn man natürlich jetzt ins Detail geht, könnte was anderes dabei rauskommen. Aber ohne so einen Trainer-Move würde es vielleicht so einen Maxi Eberl jetzt mittlerweile auch nicht mehr geben bei Gladbach. Und dass er sich da an diesem Trainer hängt und versucht, ihn zu halten, alles andere wäre lächerlich. Weil er weiß natürlich auch, wie das nach außen wirken wird, wenn der da hinschmeißt. Das wusste Maxi Eberl ja auch. Das hätte ja auch total nach hinten losgehen können. Dass Gladbach erstmal mehrere Wochen komplett führungslos weitere Spiele verliert. Jetzt haben sie aber Gott sei Dank halt Glück gehabt und haben den richtigen Mann da an der Angel gehabt. Offensichtlich, wenn wir mal abwarten, ob sich das dann auch so durchsetzen wird. Aber dass ein Eberl da ein anderes Engagement an den Tag legt, als es ein Sammer tun würde, ist ja selbstverständlich. Beim FC Bayern steht halt nicht der Trainer ganz oben, sondern der FC Bayern ist die Marke an sich, die ist wichtig und jeder ist bei diesem Verein ersetzbar. Und das weiß auch jeder, glaube ich. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, dass übrigens so ein Favre schon auch, natürlich, wir waren alle nicht dabei, aber es gibt doch so Leute, die dann sagen, nö, dann gehe ich jetzt und erwarten dann so ein Betteln. Ja, ja, so, ja, genau. Und vielleicht ist ja auch so der Charakter, der gesagt hat, na, jetzt komm, jetzt, und dann hat er das schon so auf die Spitze getrieben, dass er irgendwann nicht mehr zurück konnte. Ja? Du darfst in Gladbach eins nicht unterschätzen. Und das wissen viele nicht, die, und vielleicht sagen jetzt auch viele Gladbach-Interner, die sagen, das stimmt nicht, ich bin der Meinung, wir haben einen Präsidenten in Gladbach, der überhaupt öffentlich gar nicht so zur Geltung kommt. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wer ist Präsident in Gladbach, wisst ihr es direkt? Ja. Mhm, genau. So. Aber um den Namen jetzt mal zu nennen, aber der Königs ist ein ausgekochtes Schweineohr. Das ist ein richtiger Patriarch, der kommt nur nicht so rüber. Und ich glaube, dass wenn so ein König sich auf den Schlips getreten fühlt, dann rollen auch in Gladbach Köpfe. Und ich glaube, ja, genau das, was Ricky gesagt hat, dass Favre vielleicht so gesagt hat, nee, also ich mache hier nicht mehr weiter. Und dass er wirklich so ein Charakter ist, der gebettelt werden will. Und dass die irgendwann gesagt haben, auch alle, ja, dann geh. Dann geh. Es muss ja gar nicht sein, dass sie sagen, dann geh. Es reicht ja schon, wenn sie dann einfach nicht wieder 20 Mal ihn anrufen und ihm nochmal sagen, Mensch, Lucien, du bist so eine geile Sau als Trainer. Wir würden dir auch vielleicht dann noch so eine Art Spieler schenken, den du dir schon immer mal gewünscht hast. Mensch, es ist so toll, was du machst. Und irgendwann sagt er halt vielleicht, du, ruf uns an, wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Uns ist das jetzt mal egal. Entweder du kriegst dich jetzt wieder ein, wir wollen dich weiter behalten oder eben nicht, aber wir haben jetzt die Faxen dicke. Das reicht zum Favre vielleicht schon, um dann in der Situation zu sein, nicht mehr zurückrudern zu können. Ja, definitiv. Ja, Mensch, wie dieses Trainerkarussell sich dreht in der Bundesliga. Das ist wirklich, mir wird auch schon ganz schwindelig. Es dreht sich ja schon auch dahingehend in der Winterpause nicht nur. Was gibt's? Der frisst doch schon wieder, der Chris. Ja, Das gibt es nicht. Der schafft es nicht, nicht eine Stunde nicht zu fressen. Nee, wir sind jetzt eine Stunde 27 schon am Telefonieren. Also 27 Sekunden. Und von daher musst du ja so sehen, am Telefonieren habe ich gerade gesagt, boah, bin ich ab. Dass die Stunde rum ist und da muss der wieder sein veganes Wedgie-Ball-Gedöns. Der frisst wieder irgendwelche Süßigkeiten. Ja, ja, klar. Colorado-Dreck oder sowas frisst der nicht. Nee, jetzt sag was, Kimmel. Ich twitter das jetzt hier, fallt vom Glauben ab. Ja. Reiswaffeln, pass auf. Reiswaffeln. Ich twitter das jetzt. Ja, das ist auch sowas, dass Leute Reiswaffeln essen, weil sie davon ausgehen, dass das weniger Fett machen würde. Das Geilste ist, es weiß ja niemand, was ich so beruflich mache, aber bei uns gibt's Proben verkaufen. Richtig. Es gibt auf jeden Fall bei uns ja auch Reiswaffeln im Sortiment. Und dann gibt's die ja mit Meersalz, was ja okay ist. Und dann gibt's die ja mit Schoko oben drüber. Ja, natürlich. Wenn du dann aber die ganzen fetten Weiber siehst, die 10 Packungen Reiswaffeln. Packung Reiswaffeln hat knapp 500 Kalorien. Also, ne? Eine Reiswaffel. Und die denken auch noch, die tun was Gutes. Ja, das ist, also. Was willst du da sagen, Pocho? Also ich war heute Morgen schon 8,5 Kilometer joggen. Ich darf mir hier das reinziehen, was ich hier gerade. Da wieder einen raus, weißt das du? Das ist eine falsche Annahme, dass man nur weil man joggen geht, dann auch mehr fressen darf. Ich fresse nicht mehr. Ich fresse überhaupt nicht mehr. Boah, also wenn ich dieses Bild hier sehe, ja, da sind ja alleine, also wahrscheinlich so ein Konfekt hat wahrscheinlich 7 Millionen Kalorien. Weißt du, was das Schlimmere ist? Alleine die Darstellung dieses Bildes zeigt dir dieses Rich-Kid-Modus an. Weißt du, ich würde mir jetzt so eine Packung nachgemachte Giottos aufmachen und der, weißt du, schon schön eingepackt ist, was der Nachbar vor die Tür gelegt hat. Ich sag dir eins, diese Packung. Feinkost Hussel. Habe ich noch nie gehört, die Scheiße, aber. Fest am Arsch. Arsch! Diese Packung, das sind die Gesamtkalorien, die Jan Ulrich als Tour de France-Fahrer zu sich genommen hat. Und deswegen ja wegen Doping verurteilt worden ist. In seiner Karriere, ja. Ja, nee, das ist außerdem nicht Tussel, sondern glaube ich Hussel, wenn ich das richtig lese, Pocho. Es ist natürlich völlig egal, was so Leute essen wie Chris. Das ist immer, wenn man in einer Welt lebt. Der Junge hat doch nie was anderes gekannt. Der ist doch mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Der muss nicht arbeiten wie wir. Der kauft Häuser, Wohnungen, Etagen, lebt in einem Loft. Er ist einfach ein fucking Rich Kid mit dem goldenen Löffel im Mund. Das ist alles. Pocho, du hast da nur eins vergessen. Ist er nicht, aber Chris hat etwas, hat etwas nicht, was wir alle haben. Und da würde ich mal sagen, spart er einen Haufen Kohle. Mhm. Er hat nämlich kein Auto. Ja, das investiere ich in Schoki. Ja, das, da kann der am Tag sich im Endeffekt mit 54 Päckchen Dickmanns vollmachen. Das ist das Schöne, wenn man mit dem Wiki wirklich, wie wir eben, wenn man dem Wiki nahe steht. Ja, sehr nah. Man kriegt immer so eine Lebensweisheit mit auf dem Weg, so einfach so nebenbei in einem Nebensatz, der dein Leben verändert. Selbstverständlich, also. Verkauf dein Auto, Pocho. Fang an zu leben. Das ist nichts mehr wert, Alter. Ich fahre seit 8 Jahren Audi A3, Alter. Ja, pass auf, weniger A3, mehr Hallorenkugeln, sage ich dazu. Oh, also, ja, auf die hätte ich jetzt auch Lust, da hast du natürlich. Ja. Hab ich nicht wieder. Soll ich ihn als erstes essen? Soll ich mal vorlesen? Nee. Doch, hau mal raus. Doch, Pocho möchte das wissen. Amarettini-Sahnetrüffel? Hol ich mir noch ein Bier. Ja, hol dir mal ein Bier. Amarettini-Sahnetrüffel hätte ich zur Auswahl. Ja. Sahne-Joghurt-Trüffel, in Klammern Allgäu. Okay. Kirschtrüffel? Ist da Käse drin? Ja, das werden wir gleich sehen. Ja. Kirschtrüffel Donautal. Ja. Mokka-Sahnetrüffel. Mhm. Orangen-Nougat-Praline. Ah, nee, Orange. Nee. Toffee-Praline. Oh, ja. Und einen Contro-Trüffel. Oh, da würde ich mir als erstes mal diesen dicken Contro-Trüffel. Na komm. Also wenn er schon heißt wie ein Schnaps, dann ist bestimmt auch eine Menge Schnaps drin. Ja, komm. Sollen wir eigentlich, um das hier mal einzuschieben, Trainer des Jahres und Mannschaft des Jahres heute besprechen oder in einem Abwasch dann alles? Das machen wir in einem Abwasch, wenn auch der Spieler des Jahres steht, oder? Dann sind wir ja schon bei einem ganz wichtigen Thema dieser Sendung. Ich wollte noch eins wissen von dir, Ricky. Mhm. Und zwar gab es ja heute höchstwahrscheinlich den Skandal des Jahres. Ralf Rangnick hat knapp an seinem Kopf einen halb vollen Bierbecher an den Kopf gekriegt. Was war da los? Und er hat in einem Interview gesagt, wenn das in meinem Stadion der Fall gewesen wäre, würde hier was passieren. Dann würden hier Köpfe. Meinem Stadion? Ja. In der Bullenzucht oder wie das Stadion heißt. Safe Call? Habe ich nicht mitbekommen, kann ich nichts dazu sagen. Na gut. Dann wäre aber sehr viel geiler gewesen, wenn es eine Dose, sag mir mal, eine Alternative Red Bull gewesen. Flying Horse? Wenn er eine Dose Monster an den Kopf gekriegt hat. Ja, eine Dose Monster, genau. Das wäre toll. Ich möchte kurz noch eins sagen. Zum Thema VfB Stuttgart. Nur ganz kurz. Jürgen Gramny wurde ja jetzt als Cheftrainer bestätigt. Mhm. Und beim VfB gibt's gerade das Trikot für nur 69 Euro. Sollte jemand ein VfB-Trikot möchten, kann er da zuschlagen. Ich glaube, dass die Entscheidung jetzt uns auf dem... Also die wird uns Probleme bereiten in der Rückrunde. Warum? Ich glaube, dass sich der VfB und der Vorstand so ein bisschen, entweder kriegen sie keinen besseren, das könnte natürlich das eine sein, das muss man berücksichtigen und beim VfB ist es sehr gut möglich, aber ich glaube, dass man sich auch so ein bisschen blenden lassen hat von den zwar nicht ganz so negativen Ergebnissen, aber ich habe mir das Pokalspiel angeguckt gegen Braunschweig. Das war wirklich, also nicht unbedingt einer Bundesliga-Mannschaft würdig. Das Spiel gestern, das war okay, da möchte ich gar nichts Negatives drüber sagen. Man muss natürlich berücksichtigen, dass da Wolfsburg auch wirklich echt eine schlechte Figur abgegeben hat und das ein oder andere Tor fällt so ein- oder zweimal im Jahr und nicht regelmäßig. Aber diesem Sieg würde ich jetzt auch noch nicht so viel Wertung beimessen wollen, wie man das vielleicht tun sollte, um ihren Trainer für eine lange Zeit zu verpflichten. Für mich war viel wichtiger, wie die Mannschaft sich insgesamt präsentiert hat. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so eine große, also natürlich habe ich taktisch eine Veränderung festgestellt, aber spielerisch waren für mich immer noch ähnliche Fehler auszumachen wie unter Zorniger. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Abwehr zu schwach ist. Ich glaube immer noch, dass Spieler da schon mit der oder mit einem Abgang spekulieren und mehr oder weniger da einfach nur noch die Zeit aussitzen. Sei es jetzt bis zur Winterpause oder bis zum Ende der Saison. Und Kostic fällt mir dann natürlich sofort ein. Ich glaube immer noch, dass die Mannschaft insgesamt zu wenig Qualität hat, um sich im Mittelfeld der Liga festzusetzen. Und ich glaube, dass Jürgen Gramny nicht der richtige Trainer für den VfB ist und wünsche mir, dass ich, was ich jetzt erzählt habe, dass das alles Bullshit ist und dass ich vielleicht in einem halben Jahr hier sitze und sage, Mensch, da habe ich echt Scheiße verzapft. Der Trainer war es, der uns zu neuen Höhen geführt hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man hier einen Fehler begangen hat, außer man bekommt nichts Besseres. Oh. Kurzes Update an Pocho. Ich habe jetzt dieses Geschmatze. Vier von sieben Trüffel durch. Mhm. Und ich kann dir sagen, überraschend Lecker ist der Amarettini-Sahnetrüffel. Es ist tatsächlich doch mal, wieso ein Schoko- du immer während einem Podcast fressen musst. Ich verstehe das nicht. Wir podcasten jetzt seit 4 Jahren fast und immer musst du fressen. Das und ich gibt's kann dir, doch nicht. Ich kann dir sagen, tatsächlich bei diesem Amarettini-Sahnetrüffel ist ein kompletter Amarettini schokolattisiert, oben drauf gesetzt mit weißen Schokostreifen. Ganz toll, aber der absolute Kracher, Pocho, und das schreibt ihr mal bitte auf. Mhm. Der absolute Kracher ist der Mokka-Sahnetrüffel mit einer kleinen Kaffeebohne obendrauf. Oh, schön. So, Knaller. Ist die noch schokoliert? Oder? Nee, die ist nur geröstet und mit einem Nougat-Tupfer obendrauf verfeinert. Schön. Ganz toll, muss ich wirklich sagen. Also das ist bisher mein Favorit. Sag mir doch mal, warum du immer während dem Podcast essen musst, bitte. Weil ich mich hier so wohlfühle. Aber schaffst du das denn nicht, diese Nein. Fresserei auszulagern auf eine Zeit, wenn nicht jeder zuhört? Es kann doch nicht so schwer sein, einfach mal für 2 Stunden nicht zu fressen. Wir bekommen ja jetzt ab und zu wirklich Geschenke bei Amazon. Dann friss so Katzenstreu, das geht auf. Es geht. Das bläht und jetzt auf. Ich habe schon überlegt, ja, dass ich da vielleicht auch was zu essen drauf mache, einfach auf meine Liste. Ja. Dass der geneigte Hörer mir vielleicht auch für die Sendung was zu naschen schenken kann. Ja, das also ab dem 24. verschwindet ja das Weihnachtsschaf wieder. Aber ja. Ich bin mir sicher, dass Chris den Wunsch äußern wird, dass neben seinem Namen in Zukunft der Wunschzettel weiterhin angezeigt wird. Das ist definitiv der Fall. Neben meinem Namen wird ich will ausdrücklich keine Geschenke mehr. Nach Weihnachten erst 2016 schalte ich meinen Wunschzettel frei, will aber keine Geschenke. Mein Wunsch ist einfach, dass ihr uns weiterhin zuhört, retweetet, positive iTunes-Benachrichtigungen uns zusendet und die Kunde dieses Podcasts in die Welt tragt. Das wäre mein größter Wunsch. Eins noch, Pocho, der Sahne-Joghurt-Trüffel Allgäuer Art, überraschend frisch, überraschend kalorienreich. Frisch, überraschend frisch durch diese Joghurtnote. Also muss ich wirklich sagen, ist nicht so gritzesüß, ist schön. Also der Allgäuer Trüffel auch ein tolles Ding. So, jetzt kommen wir mal zu den Top 16 Spielern. Ja, warte, ich hole noch meinen Spanferkel-Spieß hier kurz rein, damit ich den drehen kann während der Sendung. Ich habe übrigens heute, ich war bei Bekannten, der Mann. Migranten? Bei Immigranten, nein. Bei Bekannten, der Mann ist Jäger und heute gab es wirklich, also frisch geschossenes Wild sozusagen und es gab leckeren Wildgulasch. Der war echt wahnsinnig gut. Mit Preiselbeeren? Nur mit selbstgemachtem Brot und dann halt der Gulasch. Das war wirklich eine Wonne. Außerdem hat er da alles Mögliche an Wildwurst aufgetischt, die man sich so vorstellen kann. Habe ich aber nicht gegessen. Nee. Aber Melli hat sich da mal das rausgesucht. Ist gar nicht aufgefallen, Pocho. Pocho, ich hab dir gerade erzählt, wie toll der Allgäuer Trüffel war. Willst du, was ich nochmal machen? Nee, ich höre es mir dann im Recast an. Danke, und zwar nie. Recast. Ja, also auf jeden Fall habe ich heute wild gegessen, das vorzüglich war. Ja. Aber jetzt darf ich wieder die nächsten 30 Minuten kein Wild essen. Die große Schwierigkeit bei Wildgulasch ist ja, Wild ist ja oft sehr sehnig und zäh. Wenn man das war wahrscheinlich sehr zart. Hä? Wenn man es nicht richtig kocht. Wenn man es nicht richtig kocht, das ist nämlich der schmale Grat. Du musst es relativ lange kochen, aber wenn du es natürlich dann mal vergisst, ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen, ist es verkocht. Also, Obacht, bei einem Wildgulasch muss man dann doch schon öfters mal nachgucken als bei einem normalen Halb und Halb Schweine- oder Rindgulasch. Also gefährliche Nummer, kleiner Profi-Tipp von Pocho. Den hat er mir nämlich gerade hier aufgeschrieben. So, die Top 16 Spieler. Wie haben wir uns das denn jetzt überlegt? Dass jeder mal so irgendwie ein paar Spieler in den Hut wirft? Denn wir wollen ja auch nicht nur, wir haben ja jetzt den Trainer, die Mannschaft des Jahres gekürt. Jetzt wollen wir auch den Spieler des Jahres küren. Wir sprechen das ganz offen. Wir sprechen das ganz offen an. Es gibt ja einfach ganz, ganz viele Spieler, die einfach auf der Hand liegen. Und wir werden da relativ schnell bei 16 sein. Und wenn dann der ein oder andere noch der Meinung ist, der wäre noch diskutabel, dann können wir darüber diskutieren. Es handelt sich nur um Bundesligaspieler. Richtig, also wir können auch Zweitligaspieler nennen, aber aus Gründen wird das wahrscheinlich nicht nötig sein, weil es gibt hat genug ja in der ersten. Auch, ja, und es hat auch einen Grund, warum ein Spieler eben nicht in der Bundesliga spielt. Und das ist ja bei der Wahl des Spielers des Jahres fast schon ausschlaggebend, kann man sagen. Absolut. Machen wir reihum immer mal ein? Nö, einfach jetzt mal, fangen wir an. Also ich fange mal an, ich würde da ganz ehrlich mal eine New Entry nehmen in dieser Liga und ich würde ganz ehrlich mal, auch wenn er jetzt in letzter Zeit nicht mehr gespielt hat, Douglas Costa nennen. Douglas Costa ist mit Sicherheit, brauchen wir gar nicht lange das zu diskutieren. Das ist jemand, der. Ich schreibe das mal auf. Rein. Ich schreibe es gerade mit auf, kannst du dir gut, sparen. Ich denke mal, wenn wir schon bei den Bayern sind, ich werfe da gleich noch ein paar Namen hinterher, die wir auch noch gerne dann separiert diskutieren können. Roberto Lewandowski muss man da mit Sicherheit. Roberto Lewandowski, ja. Nennen. Es ist ein Spieler, der sich wirklich in den letzten Wochen oder Monaten vor allem dann doch einen Namen gemacht hat, kann man sagen. Wie sieht es bei euch aus bei Xabi Alonso? Ist das ein Kandidat? Also der spielt ja einfach relativ konsequent auf einem sehr hohen Niveau, unauffällig, aber man hat immer das Gefühl, wenn er fehlt, dann fehlt direkt auch was. Sehe ich auch so, würde ich aber nicht mit reinnehmen. Pocho? Ja, ich finde auch nicht, dass er deswegen jetzt unbedingt da rein muss. Aber mit Costa und Lewandowski gehst du einher? Auf jeden Fall, ja. Darf ich nochmal einen Bayern-Spieler nennen? Ja. Manuel. Muss man eigentlich mit reinnehmen. Ich glaube, wie viele Tore hat er jetzt kassiert? In 8, doppelt so viele wie letztes Jahr. 3 gegen Gladbach. Ja. Das ist natürlich, das schwächt natürlich nochmal so. Gut, dann nehmen wir nicht mit rein. Jetzt merke ich selbst, ist eine Pfeife. Ich weiß auch, den nehmen wir mal als Auffüllkandidaten, sollten wir den brauchen. Dann würde ich mal Arturo Vidal in Frage stellen. Pocho, was sagst du? Ist Arturo jemand, ist der Krieger jemand, der sich hervorgetan hat in der Hinrunde? Genau das nämlich nicht. Genau das nehme ich nicht. Er hat gut gespielt, aber ich finde, er ist jetzt nicht so, die ganze Bayern-Mannschaft hat gut gespielt, sonst würden die nicht da oben so klar stehen. Das aber er ist nicht so rausgeschossen wie die Meinung von Chris zum Beispiel, als er gekommen ist. Das stimmt, ja, er hat etwas onaniert beim Podcast. Ich sehe das auch so, dass Arturo Vidal jetzt gerade sein volles Aroma entfaltet. Schön gesagt. Ähnlich wie deine Praline. Ja, wie meinst du jetzt genau? Ja, aber ich möchte da jetzt mal direkt jemand anders wirklich in den Raum werfen. Chicharito, sag's doch. Nee, Alex Meyer. Ja. Alleine, weil er das tut, was er tun muss, nämlich Tore. Die Hinrunde, da gebe ich dir recht, aber die Rückrunde? Die Rückrunde, gebe ich dir recht, da hat er wirklich hervorragend gespielt, auch in der Hinrunde. Ja, aber das erste da muss Spiel. Da muss man doch drüber reden, oder? Auch, wenn wir über das Jahres reden, oder nicht? Ja. Ist für mich ein Kandidat? Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es Spieler gibt, die ihn da verdrängen aus den Top 16. Okay. Aber definitiv, da gebe ich dir recht. Ich meine, ist der Torschützenkönig geworden, den muss man mit einbeziehen. Eben. Ich mache mal noch bei Bayern weiter. Gibt einfach so ein paar Namen. Ihr könnt ja nein sagen, dann geht's relativ schnell. Weil es sind so ein paar Spieler, die muss man einfach kurz ansprechen. Arjen Robben, glaube ich eher nicht. Nee. Ribéry war auch komplett verletzt, kann man fast sagen. Thomas Müller ist, glaube ich. Muss rein. Hätte ich fast vergessen. Ja, ist aber wirklich so ein Thomas Müller nimmt man einfach so als gegeben hin. Dabei ist das ähnlich wie der nächste Spieler, Philipp Lahm, jemand, der so wichtig ist. Er hat die stärkste Hinrunde seiner Karriere gespielt. 14 Tore, so viele Tore hat er noch nie in einer Saison geschossen. Thomas Müller. Das ist toll. Philipp Lahm, Pocho? Nein, nicht rein. Kimmich kann man vergessen, Götze kann man vergessen, Douglas Costa, Hammer. Kingsley Coman, reicht das schon? Ah, toll. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich weiß, ihr beide hasst diesen Verbrecherverein bis aufs Tiefste. Aber jetzt ist der komplett aus Steuerhinterziehung, ja. Macht der Spieler Spaß? Mal ganz im Ernst. Nicht so wie Douglas Costa, wenn du mich fragst. Nein, absolut. Also der ist stark, aber wenn ich wählen könnte zwischen Douglas Costa und Leroy Sané, dann nehme ich Leroy Sané. Ja, schreib schon mal. Sané, schreib schon mal auf. Habe ich ganz oben schon unterstrichen, wenn ich ehrlich sein soll. Hast du Chicharito schon drin? Der spielt doch gar nicht in der Bundesliga. Was? Nee, habe ich noch nicht. Aber schreib mal rein. Weiß ich nicht, wie man den schreibt. Ich schreibe Hernandez. Jerome Boateng muss rein für mich? Rafinha, denke ich mal, kannst du knicken. Boateng. Ja. Muss rein. Pocho? Ja, hat schon gut gespielt. Das ist, der Pocho ist ja vielleicht ein despektierliches Schwein, du. Jetzt haben wir schon 8. Von Bayern nur, oder was? Nee, es wird aufgefüllt mit Sané, Chicharito und Alex Meyer. Ja, mach mal hier Schluss bei den Bayern. Moment, die Jungs sind Meister geworden, standen im Pokalfinale, dass da der ein oder andere genannt wird, ist, denke ich mal, normal. David Alaba. Muss eigentlich auch rein. Das ist der Wahnsinn, der Junge. Nennen wir eigentlich auch. Pocho, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir Bayern soweit durch. Ich würde es jetzt einfach mal so nach dem Tabellenplatz machen. Bei Borussia Dortmund werfe ich aus meiner Sicht sofort ohne Frage den Namen Aubameyang ins Feld. Ja, muss. Der gewinnt das Ding, glaube ich, auch. Würde ich auch. Also wenn ich jetzt einen aus dem Arsch rauswählen müsste, dann wäre es Aubameyang. Er ist an jedem Tor beteiligt. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Der ist an jedem fucking Tor beteiligt, fast was die schießen. Das ist unnormal, wie der im Moment drauf ist. Wirklich. Ja, dann sollte man muss Aubameyang muss rein als Favorit in dieses Turnier. Julian Weigel. Ah, finde ich toll. Aufhorchen lassen in der Hinrunde, aber er kommt halt mehr oder weniger aus dem Nichts. Also die Rückrunde, die er dann in der zweiten Liga auf der Bank verbracht hat bei 1860, diskreditiert ihn ja fast schon für den Titel Topspieler des Jahres. Was meint ihr? Ich glaube, es ist noch zu früh, um gerade bei diesem prestigeträchtigen Pokal mitzumachen, wie dem 4-12er Top Player of the Year. Ich scrolle hier auch gerade Dortmund durch und das ist gar nicht so viel, ne? Marco Reus könnte man noch sagen. Nee, hör mir auf, den möchte ich nicht. Da möchte ich jetzt bitte mein Moderatoren-Voting reinmachen. Niemals wird bei uns Marco Reus da in dieses Voting mit reinkommen. Ich frag mal den Gladbach-Experten Pocho, da gibt es ja eine Vergangenheit. Jetzt nicht deswegen, weil es Chris gesagt hat, aber ich finde, er hat sich auch nicht so hervorgetan, dass er da an die ist. So. Na gut. Wen haben wir noch bei Dortmund? Gündogan war auch nicht so... häufig gespielt und wenn er gespielt hat, zwar gut, aber auch nicht herausragend. Mats Hummels hat sich, glaube ich, durch die letzten Monate ein bisschen disqualifiziert, oder? Und Mats Hummels müsste man eigentlich schon mit berücksichtigen. Eigentlich, ja. Aber wie du sagst, die letzten Wochen, auch gestern, das Spiel war von ihm jetzt, sag ich mal, kritisch, kann man das so sagen? Also hat er auch, glaube ich, das Tor, das 1-0 damit verschuldet. Mhm. Oder beziehungsweise hat er einen Fuß noch dran gehabt. Was meinen wir? Zu dem Namen Mats Hummels, Pocho? Dann würde ich eher... Warte mal, Pocho. Achso, Entschuldigung. Ich brauche Mats Hummels auch nicht in der Liste. Dann würde ich eher den Dings, Mkhitaryan reinmachen. Aber der spielt für mich auch zu unbeständig, wenn ich ehrlich sein soll. Der hat zwar tolle erste 6 oder 7 Spiele abgeliefert, aber ist danach wieder in so ein... Er war nicht ganz so schwach wie letzte Saison, aber dann war er auch nicht mehr so geil wie halt in den ersten 6, 7 Spielen. Ja. Ich würde ihn mit aufschreiben, aber auch als Wackelkandidaten. Also, nimm mal neben Neuer. Wie? So. Was? Ja, ich denke, Neuer ist auch so ein Auffüllerkandidat. Ja, genau. Ich schreibe einfach mal Namen auf und nachher wird. Jetzt möchte ich bitte endlich über Gladbach sprechen. Jetzt kommen wir zu Mainz. bei Mainz gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Spieler, die sich anbieten. Nee, oder? Können wir außen vor lassen. Wir haben irgendeinen Mainzer Spieler. Plätze. Was ist mit dem Mali? Yunus Malli? Nee. Ja, reicht nicht. Hertha, ganz kurz. Gibt es bei Hertha jemanden, den man nehmen sollte? Ich meine, kurzum. Im Plattenart finde ich echt ganz geil, aber naja. Reicht, glaube ich, auch nicht für die Wahlspieler des Jahres. Pocho, du kannst natürlich gern intervenieren, wenn dir. Nee, das werde ich schon tun. Würde. Alles gut. Dann hättest du noch vorne hier den Kalou, aber der ist eigentlich auch. Ein Affe. Dass er ab und zu mal trifft, sieht man von ihm nichts. Ich finde den jetzt auch nicht so überragend. Der hampelt da vorne ab und zu rum, Nee. Dann kommen wir jetzt zum Borussia Mönchengladbach-Verein. Nennt sich, glaube ich, auch so. Ja, genau so. Zum Borussia Mönchengladbach-Verein kommen wir jetzt. Und Pocho, da überlasse ich dir jetzt erstmal das Feld. Also ich würde ja dann von meinen Favoriten einfach ausgehen, die dieses Jahr da überzeugt haben oder weniger überzeugt haben, dann muss man natürlich auch staffeln, weil natürlich die letzte Saison irgendwo sehr überzeugend war und da eine Menge bei rausgekommen ist. Pocho, Frage. Ja. Granit Xhaka, wird der jetzt hier auf die Liste geschrieben für Gladbach oder schon für Bayern? Ja, es geht hier um das vergangene Jahr, von daher muss man Xhaka ja da auch draufschreiben. Den würde ich auch als erstes nennen. Ja, der muss auch drauf. Weil auch die persönliche Entwicklung, auch wenn er immer noch ein Rabauke ist und so weiter, um es mal so zu sagen. Aber ich muss ganz kurz intervenieren. Ich finde auch, dass er insgesamt eine gute Figur abgegeben hat, aber er wirkt für mich auch nicht konstant gut. Also für mich schon. Es ist für mich kein herausragender Spieler, wenn ich ehrlich sein soll. Und der, okay, kannst du gleich äußern, warum? Denn für mich, wenn ich einen Mittelfeldspieler aus Gladbach nennen müsste, würde mir als erstes, und der wird so wahrscheinlich gerade ein bisschen vergessen, weil er verletzt ist, Patrick Herrmann einfallen, der für mich wirklich gerade in der Rückrunde also wirklich herausragenden Fußball gespielt hat. Und vielleicht liegt es natürlich auch an der Position, dass er offensiver ist, dass er mir mehr auffällt. Aber Xhaka, sehr, sehr guter Spieler. Aber ich würde ihn mit draufnehmen auf die Liste, absolut. Aber Herrmann muss dann auch mit drauf. Ja, das auf jeden Fall. Da wäre ich auch gleich auf jeden Fall noch zugekommen, dass Herrmann da drauf muss. Aber aus Überzeugung kommt Max Kruse nicht drauf. Ja. Also geht nicht, kann ich nicht machen. Allein wegen dem Interview gestern nach dem Spiel gegen Stuttgart. Was hat er da gesagt? Es geht immer nie darum, was er sagt, sondern wie er es sagt. Er redet immer so ein bisschen komisch, ne? Kann man so sagen, ja. Also es hört sich immer an, wie wenn so ein Geisteskranker redet. Aber ich möchte auf jeden Fall auf die Liste den Raphael draufhauen. Weil der musste kommen. Der musste kommen. Ja, der kommt Relief. Nee, jetzt mal im Ernst. Wenn es läuft, dann läuft es auch bei dem. Und ich hatte sehr viel Angst, dass durch den Weggang von Favre wirklich es irgendwie dazu kommt, dass er in ein tiefes Loch fällt und nicht mehr das bringen kann. Aber wie der rausgekommen ist, auch im Laufe der Krise und so weiter, wie er aus sich rausgekommen ist, und bei ihm ist aus sich rauskommen ja eigentlich schon die Augenbraue hochziehen. Das fand ich richtig cool. Und auch wenn man die Statistiken nimmt aus dem letzten Jahr und so, kann man ihn auf jeden Fall mit da draufsetzen. Übrigens, Augenbrauen hochziehen, da hat jetzt Carletto seinen Trademark drauf. Darf ja kein Spieler mehr und kein Trainer in der Bundesliga mehr die Augenbrauen hochziehen, darf nur noch Ancelotti. Ja, genau. Was ist mit und Stindl, der für viel Aufsehen gesorgt hat? Stindl hat in Hannover gut gespielt, hat in Gladbach gut gespielt, aber gut ist halt nicht die Liste, finde ich. Und dann würde ich genauso auch einen Oscar Wendt drauf tun, weil ich den auch richtig cool finde. Aber da reicht es dann halt auch wahrscheinlich nicht. Nee, aus meiner Sicht reicht es dann nicht. Also der ist gut und vielleicht sogar mehr als gut, aber ich meine, um jetzt hier wirklich in die Top 16 zu kommen. Genau, das ist zu wenig. Und dann kannst du halt auch nicht einen Stindl draufsetzen. Gebe ich dir recht. Ja. Lederbusen. Oder gibt es noch jemanden von Gladbach? Also ich habe jetzt mal Xhaka, Hermann und Raphael aufgeschrieben. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir nachher noch hart diskutieren werden. Ja. Kommen wir zu Leverkusen. Da muss man natürlich Chicharito aufschreiben. Das habe ich auch schon getan. Ansonsten vielleicht aufgrund der starken Rückrunde ein Bellarabi oder auch ein, wie heißt er hier, Calhanoglu. Ich weiß nicht, ob man die beiden berücksichtigen sollte. Also ich mag Calhanoglu nicht und darum möchte ich den nicht auf der Liste. Ich finde, das ist auch unser gutes Recht. Wenn jemand von uns irgendeinen Typen partout nicht mag, dann gehört er auch nie auf die Liste. Genau. Wird's aber eng für die Bayern-Spieler. So, warte. Das war also sonst niemand bei Leverkusen, also Bellarabi fällt für euch auch raus. Quatsch, Chichi und dann weiter geht's. Okay. Ingolstadt, weiß ich nicht, ob es da Spieler gibt, die sich den Torwart finde ich super. Das ist doch der Özdemir oder wie der heißt. Özcan, genau. Okay. Ich glaube auch Politiker bei den Grünen. Köln gibt es, glaube ich, auch niemand, den wir da. Diesen Hector vielleicht. Oh, nee, den Torwart finde ich geil. Ja, aber Hector hat im Laufe der Saison wirklich und im ganzen Jahr gesehen, hat er eine ziemlich starke Entwicklung gemacht. Absolut, das stimmt. Das ist richtig, aber ist jetzt Jonas Hector jemand, den du in die Top 16 der Bundesliga wählen würdest? Ja, sonst wäre er ja nicht Nationalspieler geworden. Okay, wir nehmen ihn mal mit rein. Wie gesagt, nachher wird aussortiert. Hector ist mit dabei. Und du hast noch Timo Horn gesagt, Chris. Timo Horn, den finde ich phänomenal, den Burschen. Großartiger Torwart. Würdest du sagen, dass der besser ist oder dass er eher den Platz verdient hat, in die Top 16 zu kommen, als in Manu Neuer, ganz ehrlich? Nee, das sowieso nicht. Das auf gar keinen Fall. Ich frage mich nur, weil einen Torwart hätte ich schon noch ganz gerne mit auf der Liste. Aber ich glaube, dann ist Ralf Fährmann doch noch ein Müh vorweg. Echt, also die sowohl Horn als auch Fährmann finde ich beide gut. Ja. Aber die in die Top 16 zu wählen. Naja, gut, dann okay. Dann Zieler. Kommen wir zu Wolfsburg. Und da muss De Bruyne natürlich mit drauf. De Bruyne, ja. De Bruyne. Und wie sieht's da aus mit Bastos, der natürlich zuletzt Federn lassen musste, aber schon überrascht hat, glaube ich. In der hatte doch diese eine Streak, ansonsten war da nicht viel zu holen. Da würde ich eher den Caligiuri mit drauf machen. Bei dem würde ich wieder sagen, es reicht nicht für die Top 16. Dann reicht es für beide nicht. Okay, Pocho? Ja, sehe ich genauso. Ricardo Rodriguez? Ja, habe ich auch eben drüber nachgedacht, weil er halt konstant eigentlich seine Leistung bringt, ist aber dann auch keiner für die Top 16. Okay. Sehe ich ähnlich. Ich denke mal, über Draxler brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Nee. Luis Gustavo. Geldgeiles Schwein. Echt wirklich, dass das mal einer sagt. Luis Gustavo? Nee, Mensch, hör auf. Oh, kein Scheiß. Ach, der spielt ja auch noch da. Das sagt doch alles, oder? Der spielt auch noch da. Dann sind wir bei Schalke. Leroy Sané ist natürlich gesetzt. Ja. Gar keine Frage. Er ist gesetzt, ja. Er ist gesetzt. Das ist ohne Scheiß gestern. Also ich muss dazu sagen, es gibt ja jetzt, wie gesagt, beim VfB dieses Trikot für 60€ und man kann es sich ja beflocken lassen. Und dann habe ich zuerst mir gedacht, ach, da lasse ich mir hinten Messi drauf machen. Das finde ich immer lustig. Ja, ich mache einen Podcast-Rudi hinten drauf. Genau, Podcast-Rudi 1. So. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache Sané. Das ist eine weise Voraussicht. Ich mache Sané da hinten drauf auf den Schlüpper. Und dann habe ich aber das Trikot gar nicht erst bestellt. Also sei es drum. Wenn die einmal da so ein Affenspiel, dann dreht er völlig durch. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir eine Dauerkarte für die Rückrunde kaufen soll. Eine Zahldauerkarte, kannst du dir auch noch holen. Die ist jetzt günstig. Ja, gegen Dortmund fliegen wir auf jeden Fall raus. Gut, sind wir bei Schalke. Und das ist ja nicht so weit weg von Dortmund. Von daher kann man darüber schön sprechen. Huntelaar, ja. Di Santo, kannst du alles vergessen. Choupo-Moting kannst du vergessen. Max Meyer, nee, reicht nicht für die Top 16. Johannes Geis. Geis, ja, aber es reicht nein. nicht. Es reicht nein. nicht. Wegen seinem Foul. Ihr seid doch. Ja. Ja, reicht doch. Die dumme ja. Sau. Aufhängen sollte. Bleib mal ruhig. Aufhängen. Da ist doch wieder, sind doch lokale Spannungen zu vernehmen. Also, da kannst du mir sagen, was du willst. Also. Es ist nur Satire, mein Freund. Es ist nur Satire. Ich sichere mich direkt ab. Ja, ansonsten gibt Schalke leider keine Spieler für die Top 16 her, außer Sané. Darmstadt. Müssen sie, glaube ich, selbst in Darmstadt lachen. Ja. Aber Darmstadt, kann ich sagen, ist ins Finale gekommen. Ohne jetzt zu spoilern, wer das gewonnen hat. Aber Darmstadt ist überraschenderweise ins Finale der Top-Mannschaften des Jahres gekommen. Ja. TSG Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob wir da noch den Vogel hier, der nach Liverpool gegangen ist. Mit nee, Firmino. Firmino. Nee. Nicht mehr. Und ansonsten braucht man, glaube ich, auch da keine Namen nennen. Hamburg sehe ich ähnlich. Da gibt's auch niemand, der sich in eine Mannschaft des Jahres spielen könnte. Oder ich überlege. Lars Hocker, alleine wegen dem Namen. Lars Hocker, ja, der gewinnt dann auch bei unserer Community. Ja, leider. Wollen wir ihn drauf machen? Nee. Als Lars Hocker? Da wehre ich mich mit Hand und Fuß. Emir Spasch, nur aus Sympathie. Nee, da interveniere ich, nein. Die dumme Sau, ey. Jetzt aber mal. Nee, gut, ja, aber man muss doch mal seine Meinung sagen dürfen. Das stimmt. Nein, darf man in dem Fall nicht. Gladbach hatten wir schon, Hamburg hatten wir, Augsburg. Fällt euch jemand ein zum Thema Augsburg? Nee. Frankfurt ist Alex Meyer ein Thema. Bremen, was sagt ihr dazu? Junuzovic, der. Der hat so abgebaut, die ganze Saison schon. Nee. Ja. Gebe ich dir recht. Dortmund hat mal Hannover, gibt's auch niemanden. Die Davi? Nee. Du kannst niemanden, also aus meiner Sicht eine Mannschaft, die da so tief unten drin steht und zwar jetzt nicht nur in einer Saison, sondern jetzt übergreifend in beiden Serien. Nee. Und dann ist er auch verletzungsanfällig. Nee, dann aber der Gincheck. Nee. Sind wir mal ganz ehrlich, in Stuttgart gibt's nur einen, der da drauf könnte und das wäre ich. Also, da brauchen wir überhaupt nicht lange drum herum reden. Nee, sonst gibt's eigentlich niemanden, den wir da noch mit einbeziehen sollten. Oh, Hannover 96 holt 9-6er. Wollen wir den schon mal pro forma drauf machen? Wen denn? Hattoru Yamaguchi. Das klingt irgendwie wie so ein Computerspiel. Oder von wie so ein Kerezo Osako. Ja, dann kenne ich ihn. Der hatte da die 8. Erzählen wir mal durch. Jetzt haben wir Lukas Costa. Und ihr könnt ja schon mal für euch aussortieren, weil wir haben, glaube ich, mehr als 16. Ich zähl doch mal durch, wie viele es insgesamt sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also, echt jetzt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So hatte ich das nämlich auch im Kopf. Ich hätte mich verzählt. Es sind absolut 16. Und ich kann sie ja nochmal nennen. Douglas Costa, Roberto Lewandowski, Manuel Neuer, Alex Meyer, Thomas Müller, Leroy Sané, Chicharito, Hernandez, Jerome Boateng, David Alaba, dann, wie heißt der mit Vornamen, Aubameyang? Pierre-Emerick oder Pierre-Michel oder was? Pierre-Emerick, Aubameyang, Henrik Mkhitaryan, Davor Xhaka, ja. Patrick Flacco Hermann, der Raphael, Hector Lombard und Café de Bruyne. Ich finde ganz ehrlich, den de Bruyne sollten wir irgendwie austauschen gegen wen. Warum denn? De Bruyne hat wirklich aus meiner Sicht den Pokal für Wolfsburg geholt. Na gut, und komm. Wenn Wolfsburg den nicht hätte abgeben müssen, glaube ich auch, dass die höher stehen würden, als sie aktuell stehen. Also ich biete einen Spieler an für De Bruyne. Hau raus. Wie hieß denn der noch? Scheint ja direkt auf der Zunge zu liegen. Der mit dem Bart von Darmstadt. Ach, du meinst Toni Seiler. Toni Seiler? Der Seiler! Der Seiler, Toni. Ich habe Toni Seilers Twitter-Profil mir heute Morgen angeguckt. Der hat nämlich seit gestern einen eigenen Twitter-Account. Boah, hat er so einen Follower? Habe ich nicht gefollowt, weil er hat so ein Bild gepostet, da steht er vor dem Bus der Darmstädter und hat einen ganz ungepflegten Bart. Dann habe ich mir gedacht, so nicht, Seiler, so nicht. Nee, dann doch lieber der Brünne. Der Brünne ist drinne. So, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch noch das Achtelfinale zusammenstellen, damit es nicht ganz so unfair ist und sich dann nicht nachher irgendwie der Chris oder so benachteiligt fühlt. Mhm. Ich würde immer schöne Partien gerne kredenzen. Also wir machen das ja so, muss man sagen, wir wählen am Anfang immer 4 Spieler aus, die in einem Pot sozusagen sind und von denen kommen 2 weiter. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, ihr müsst uns auf Twitter followen, @4ecken2elver, da poste ich ab Montag morgen die Achtelfinalpartien. Es sind insgesamt 4 Achtelfinalpartien mit jeweils 4 Spielern, von denen immer 2 weiterkommen. Und diese 4, die da jetzt zusammengewürfelt werden, die könnten wir ja auch noch kurz auserwählen. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir das so Fairheit machen, wie in der Champions League oder so, dass jetzt irgendwie nicht alle 4 oder 5 Bayern-Spieler in einen Pott kommen, sondern die aufgefüllt werden? So. Würde ich auch so machen und auch so ein bisschen nach, also zum Beispiel so ein Aubameyang würde ich jetzt nicht mit, weiß ich nicht, wer ist da noch zu nennen, mit einem Thomas Müller, mit einem De Bruyne und so zusammentun, sondern wir können ja mal loslegen. Douglas Costa, mit dem fangen wir hier mal an. Costa ist ein Gruppenkopf, sage ich jetzt mal. Ich möchte jetzt schon zu Beginn die Schlacht Costa gegen den Raphael haben. Das brasilianische Königsduell. Pocho, gehst du darauf ein? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir Raphael und Douglas Costa schon in einer Partie. Lewandowski, da mache ich mal einen zweiten Gruppenkopf auf. Lewandowski ist mit im Boot. Manu Neuer, ist das eine Nummer für sich oder würden wir den gerne mit irgendjemandem zusammen in einer Paarung sehen? Ja, weißt du mit wem? Nein. Mit Alex Meyer, der beste Torwart mit dem erfolgreichsten Torjäger. Schön. Das muss doch zusammengehören. Schön. Pocho, stimmst du dem zu? Der ist gerade weg. Okay, dann stimme ich dem zu. Das muss reichen. Thomas Müller. Da weiß man schon gar nicht, wo man den hinstecken soll. Aber wenn wir schon bei Torjäger-Duellen sind, was hältst du davon, Müller mit in die Neuer- und Meier-Gruppe zu stecken? Da hast du völlig recht. Das ist ein Duell. Das ist ein Duell. Gibt es einen Abwehrspieler? Und da vielleicht dann noch so ein Hector oder ein Boateng mit rein? Nee, dann den Hector. Naja, das wird eng für den Hector, glaube ich. Aber egal, sei es drum. Dann haben wir schon eine Paarung komplett fertig. Neuer, Meier, ja. Müller, Hector. Neuer, Meier, Müller, Hector, das ist doch mal was Feines. Das klingt nach mit dem Zunge schnalzen. Lewandowski, da kann man natürlich jetzt sagen, zu Lewandowski passt so ein Boateng. Einfach, um wieder dieses starke Offensive gegen starke Defensive. Ja, doch, hast recht. Also haben wir wirklich 2 absolute Knaller in einer Gruppe, Boateng und Lewandowski. Und damit es da nicht ganz so schwer wird für die beiden, würde ich jetzt so jemanden wie den Patrick Herrmann und den Mkhitaryan vorschlagen. Ja, mach mal die beiden ruhig mit rein. Herrmann und Micky. So. Herrmann und Micky. Herrmann und Micky sind auch mit im Boot. Wer schreibt denn hier die ganze Zeit? Ach, der René. So. Dann bleiben übrig Sané, Chicharito, Alaba, Aubameyang, Xhaka und De Bruyne. Gruppenköpfe? Gibt's da irgendjemand, den wir noch als Gruppenkopf setzen? Ja, Aubameyang ist ein Gruppenkopf. Aubameyang. Und dann haben wir also alle Gruppenköpfe schon mal zusammen. Aubameyang ist weg. Pacho, also jetzt kannst du mal was sagen. Ich habe noch Sané, Chicharito, Alaba, Xhaka und De Bruyne. Und offene Stellen gibt's noch bei Costa und Raphael und bei Aubameyang. De Bruyne noch als Kopf hast du denn? Nee, oder hast du alle Köpfe jetzt? Alle Köpfe sind schon vergeben. De Bruyne müsste sich... De Bruyne zu Costa auch noch mit reinnehmen. Ich würde De Bruyne zum Aubameyang machen, dass der De Bruyne da möglichst platt gemacht wird. Nee, eben nicht. Okay, De Bruyne, Pocho war jetzt weg. Chris, du hast jetzt schon so oft was sagen dürfen. So, bleiben Sané, Chicharito, Alaba und Xhaka. Ich würde vorschlagen, Aubameyang gesellt sich neben... Oh, das ist Alaba. Oh, Alaba muss Alaba. Alaba. Pocho, einverstanden? Ja, definitiv. Bleiben Xhaka und Sané und Chicharito. Wo packen wir den Sané hin? Costa, Raphael, De Bruyne oder bei Aubameyang und Alaba? Da macht die Killergruppe macht den Sané mit zu Aubameyang. Pocho, einverstanden? Yep. Okay. Dann haben wir noch einen Platz für Xhaka frei. Den können wir natürlich auch mit in diese Killergruppe stecken. Oder mach wir rein, stecken Chicharito da mit rein. Boah, das wäre natürlich was. Meine Güte. Mach also, wie du willst, entscheide du. Wenn es nach mir geht, ich würde Xhaka mit zu Aubameyang packen und Hernandez, Chicharito zu Costa. Machen wir. Also, dann verlese ich jetzt hier das Achtelfinale und ihr könnt ab morgen früh, ich denke mal so gegen 8 Uhr, werde ich das erste Achtelfinale posten und gegen 16 Uhr das zweite Achtelfinale aus folgenden Spielern wählen, wer der Spieler, der vier Ecken, zwei Elfer Spieler des Jahres werden soll. Costa, Rafael, De Bruyne, Hernandez, Chicharito ist das erste Achtelfinale. Wow. Dann geht's weiter mit Lewandowski, Boateng, Patrick Herrmann und Henrik Mkhitaryan. Am Dienstagmorgen wird dann Manu Neuer, Alex Meyer, Thomas Müller und Hector Lombard ins Rennen starten. Und am Dienstagmittag gesellen sich dann noch Aubameyang, David, wie ich hier geschrieben habe, Albe und David Albe? Weil er hat ja sein zweites Bier schon auf. Und Dieter Sané dazu, außerdem noch Sahne heißt er. Permin Xhaka. So. Permin Xhaka. Ja. Also das sind doch wirklich großartige Spieler, die sich da qualifiziert haben. Vor allen Dingen der Raphael, dass der natürlich mit dabei ist. Ja, wenn der nicht mit dabei wäre, hätte ich das ganze Ding boykottiert. Sollen wir mal die Achtelfinale noch schnell tippen? Ich kann nämlich nicht mehr aufhören zu podcasten. Sollen wir mal noch das Achtelfinale schnell tippen? Nee, ich möchte jetzt aufhören. Okay, dann hast du mich überzeugt. Ich möchte auch aufhören. Ja, dann tschüss. The Year's End Awards, wann gibt's das? Ja, weiß ich nicht. Ich habe so viel zu tun jetzt. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt noch mal einen Podcast mit mir geben wird. Jemals. Nächste Woche Sonntag ist der 27.12. Und wenn ihr mich fragt, ist das der perfekte 27.12. 27.12. Sonntag. An diesem Tag hat sich meine Tochter zum ersten Mal umgedreht. Und zwar 2009 war das. Zum ersten Mal selber umgedreht. 2009 drehte sich Mia am 27.12. zum ersten Mal selber um. Das können wir feiern. Außerdem hat meine Oma Geburtstag. Und ich muss arbeiten. Was? Du musst arbeiten? Jawohl. Von wann bis wann? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ist das dann schon ausgeschlossen, dass wir an diesem 27. Nein, das ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen uns danach richten. Das können wir, Potscho und ich haben frei und lassen die Puppen tanzen. So sieht's nicht aus. Gut. Ja, schön war's mit euch. Kontrovers, aber dennoch schön. Ja. Geh zurück. Tschüss. Tschüss. Tschüss.